Pfaffenhofen an der Ilm, 4 Kilometer stockender Verkehr. Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir stellen Ihnen heute die Hörspielfassung des Romans Le Grand Moulin, der große Moulin, vor, die der Regisseur Leonhard Koppelmann im vergangenen Jahr für den Deutschlandfunk inszeniert hat. Der Roman erschien von Juli bis November 1913 in 5 Fortsetzungen in der Zeitschrift La Nouvelle Revue Française. Bereits unmittelbar nach dem Erscheinen sorgte dieses Debüt für große Beachtung und wurde nach dem Ersten Weltkrieg sogar zu einem regelrechten Kultbuch einer ganzen Generation. Sein Autor Henri Alain Fournier hinterließ nur dieses eine Werk. Er fiel im September 1914 im Alter von 27 Jahren vor Verdun. Der große Moulin, ein Hörspiel nach dem Roman von Henri Alain Fournier. Sie hören eine Produktion des Deutschlandfunks. Regie Leonhard Koppelmann, Komposition Hermann Kretschmer. Er kam an einem Sonntag im November 1890 in unser Haus. Ich sage noch immer unser Haus, obwohl es uns nicht mehr gehört. Vor fast 15 Jahren sind wir aus der Gegend fortgezogen und werden sicher niemals dorthin zurückkehren. Ein langgestrecktes, rotes Gebäude mit 5 Glastüren unter wildem Weil. Am äußersten Ende des Marktfleckens ein riesiger Hof mit Pausendach und Waschküche. Und mit einem großen Portal nach vorne zum Dorf hin. Nach Norden eine kleine Gitterpforte zur Landstraße, die zur 3 Kilometer entfernten Bahnstation führte. Im Süden nach hinten hinaus Felder, Gärten und Wiesen bis zu den ersten Anwesen. Wir bewohnten das Gebäude des Cours Supérieur von Sainte-Agathe. Mein Vater, den ich wie die anderen Schüler Monsieur Sorel nannte, leitete hier den Cours Supérieur, der auf die Volksschullehrerprüfung vorbereitete, und gleichzeitig den Cours Moyen. Meine Mutter, die wir Mélie nannten, unterrichtete die Kleinen. Der Zufall der Versetzung, eine Entscheidung des Schulrats oder des Präfekten, hatte uns hierher geführt. Der große Moulin, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Henri Alain Fournier. Aus dem Französischen von Cornelia Hastings und Ottfried Schulze. Funkeinrichtung Manfred Hess. Komposition Hermann Kretschmar. Regie Leonhard Koppelmann. Wir wohnten bereits 10 Jahre in dieser Gegend, als Moulin ankam. Ich war 15 Jahre alt. Es war ein kalter Sonntag im November, der erste Herbsttag, der an den Winter denken ließ. An jenem Sonntag hielt mich nach der Vesper ein Menschenauflauf draußen vor der Kirche zurück. Eine Taufgesellschaft unter dem Portal hatte eine Schar Straßenjungen angelockt. Das Taufgeläut verstummte plötzlich, wie eine Festglocke, die sich in Tag und Ort geirrt hat. Ich streifte an der niedrigen Mauer des großen Hofes entlang und erreichte die kleine Pforte. Sie stand halb offen, und ich sah sofort, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. An der Tür zum Esszimmer, der nächsten von den 5 Glastüren zum Hof, versuchte eine gebeugte, grauhaarige Frau durch die Vorhänge hineinzuspähen. Sie war klein und trug einen altmodischen Kapphut aus schwarzem Samt. Mein Gott, sagte mein Gott, sie. Wo ist er bloß hingegangen? Eben war er noch bei mir. Einmal hat er das Haus schon umrundet. Vielleicht ist er ausgerissen. Und zwischen jedem Satz klopfte sie mit 3 kleinen, kaum wahrnehmbaren Schlägen an die Scheibe. Meine Mutter erschien. Die Frau mit dem Kapotut begann mit Erklärung. Wir sind mit dem Wagen aus La Ferte-d'Anguillon gekommen. Sie wiegte den Kopf hin und her und hatte ihre Selbstsicherheit wiedergefunden. Sie hatte sogar, sobald sie von ihrem Sohn sprach, eine überlegene und geheimnisvolle Miene, die uns neugierig machte. Als Witwe und sehr vermögend, wie sie uns zu verstehen gab, habe sie den jüngeren ihrer beiden Söhne verloren. Ja, Antoine ist gestorben. Antoine sei eines Abends nach der Rückkehr aus der Schule gestorben, weil er mit seinem Bruder in einem verseuchten Teich gebadet hatte. So habe ich beschlossen, den Älteren Augustin in Pension zu geben, damit er den Cours Supérieur besuchen kann. Augustin macht mir gern eine Freude. Ich erkannte die grauhaarige Frau nicht wieder, die ich vor einer Minute mit der flehenden und verstörten Miene einer Henne, die das wilde Küken ihrer Brut verloren hat, gesehen hatte. Manchmal folgt er barfuß kilometerweit einem Flusslauf, um ihr Eier von Blässhühnern und Wildenten zu bringen. Kürzlich hatte er nachts im Wald einen Fasan entdeckt, der sich in der Schlinge gefangen hatte. Aber meine Mutter hörte nicht zu. Sie gab der Dame sogar ein Zeichen zu schweigen. Und tatsächlich, über uns, in einem Abstellraum, wo sich die geschwärzten Feuerwerkskörper vom letzten 14. Juli türmten, ging jemand mit fremdem, festem Schritt hin und her und ließ die Decke erzittern. Wir standen alle drei mit klopfendem Herzen, als die Bodentür sich öffnete. Jemand stieg die Stufen herunter, durchquerte die Küche und erschien im dunklen Eingang zum Esszimmer. Bist du es, Augustin? Es war ein großer Junge von ungefähr 17 Jahren. Zuerst sah ich in der Abenddämmerung von ihm nur seinen in den Nacken geschobenen bäuerischen Filzhut und seinen schwarzen Kittel, zusammengehalten von einem Gürtel, wie ihn Schüler tragen. Auch konnte ich erkennen, dass er lächelte. Er bemerkte mich. Und noch bevor jemand eine Erklärung von ihm hätte verlangen können, sagte er... Kommst du mit auf den Hof? Was? Sieh mal, ich habe Feuerwerkskörper vom 14. Juli auf deinem Dachboden gefunden. Auf dem Dachboden? Hast du dich nie dort umgesehen? Wir traten durch die Küchentür hinaus auf den überdachten Vorhof. Im Dämmerlicht betrachtete ich sein kantiges Gesicht mit der geraden Nase und dem Flaum auf der Oberlippe. Zwei von denen sind nicht losgegangen. Na, dann lass sie uns mal anzünden. Er warf seinen Hut auf die Erde und ich sah, dass er die Haare kurz geschoren trug wie ein Bauer. Er steckte eine Radnarbe in den Sand und zog, zu meinem großen Erstaunen, weil es uns ausdrücklich verboten war, eine Schachtel Streichhölzer aus der Tasche. Er bückte sich vorsichtig und zündete die Lunte an. Dann nahm er mich bei der Hand und riss mich zurück. Einen Augenblick später trat meine Mutter, nachdem sie den Pensionspreis ausgehandelt und festgelegt hatten, mit der Mutter von Mohlen aus der Tür und sah zwei Garben roter und weißer Sterne fauchend über den Hof sprühen. Und für den Bruchteil einer Sekunde konnte sie mich in dem magischen Licht sehen, aufrecht und ganz ruhig den großen, neu angekommenen Jungen an der Hand halten. Ich hatte bis dahin kaum mit den anderen Jungen des Dorfes auf der Straße herumgetobt. Eine Hüftgelenkentzündung hatte mich ängstlich und unglücklich gemacht, deshalb durfte ich nur selten nach draußen. Die Ankunft von Augustin Mohl, die mit meiner Genesung zusammenfiel, war der Beginn eines neuen Lebens. Bevor er eintraf, begann für mich um 4 Uhr, wenn der Unterricht beendet war, ein langer, einsamer Abend. Seit Augustin Mohl, den die anderen Schüler schon bald den großen Mohl nannten, bei uns in Pension war, das heißt, seit den ersten Dezembertagen, war die Schule ab 4 Uhr nachmittags nicht mehr leer. Trotz der Kälte, die durch die Pendeltür eindrang, trotz des Geschreis der Putzjungen mit ihren Wassereimern, blieben nach dem Unterricht noch etwa 20 große Schüler aus der Umgebung und aus dem Dorf dicht um Mohlen gedrängt in der Klasse zurück. Und es gab lange Diskussionen und endlose Wortgefechte, in die ich mich voller Erregung und Freude einmischte. Und dann, bei einbrechender Dunkelheit, erhob sich plötzlich Mohlen, durchquerte den engen Kreis der jungen Leute und rief: Los, gehen wir. Los, gehen wir. Ja. Dann folgten ihm alle und man hörte ihr Geschrei oben im Dorf bis in die schwarze Nacht. Poltert doch nicht so mit den Holzschuhen, ihr Bengel. Den ganzen Tag hatte es geregnet. Die Stunden waren tödlich langweilig gewesen. Monsieur Sorel schlug mit dem Lineal einmal kräftig auf den Tisch, um das Stimmengewirr gegen Schulschluss zum Schweigen zu bringen. Wer will morgen mit François zum Bahnhof fahren, um Monsieur und Madame Charpentier abzuholen? Das waren meine Großeltern. Großvater Charpentier. Jedes Jahr holten wir sie ein paar Tage vor Weihnachten vom Bahnhof ab, vom 4:02 zu. Nun, muss man fährt. Am nächsten Tag, um 1 Uhr, liegt der Klassenraum des Cours Supérieur mitten in der froststarrenden Landschaft, hell wie ein Schiff auf dem Ozean. Die Klassenarbeitshefte sind verteilt worden, denn das Jahresende naht. Und während Monsieur Sorel die Aufgaben an die Tafel schreibt, tritt eine nur unvollkommene Stille ein. Allein ich schweige inmitten dieser Unruhe. Ich weiß, dass Mullen fort ist. Genauer, ich habe den Verdacht, dass er ausgerissen ist. Gleich nach dem Mittagessen muss er über die niedrige Mauer gesprungen und über die Felder zum Hof nach Belle Étoile gelaufen sein, nachdem er bei Vieille Planche den Bach überquert hat. Er hat bestimmt um die Stute gebeten, um Monsieur und Madame Charpentier abzuholen. In diesem Moment lässt er wohl gerade anspannen. Noch rührt sich nichts in der klaren Winterlandschaft. Noch hat sich nichts verändert. Monsieur Sorel ist fast fertig, die zweite Aufgabe anzuschreiben. Ich bin jetzt sicher, dass dort drüben Vorbereitungen für Mohlens Abfahrt getroffen werden. Da taucht die Stute mit Kopf und Hals zwischen den beiden Pfeilern der Einfahrt auf und bleibt stehen, während bestimmt hinten auf dem Wagen ein weiterer Sitz für die Reisenden, die Mohlen angeblich abholen will, angebracht wird. Schließlich verlässt das ganze Gespann langsam den Hof, verschwindet für einen Augenblick hinter der Hecke, um mit derselben Langsamkeit auf dem kurzen Stück des Wegs wieder aufzutauchen, das man zwischen zwei Zaunlücken erblickt. Ein Fuß nach vorne gestemmt, hoch aufgerichtet wie ein römischer Wagenlenker, schüttelt der große Mohl mit beiden Händen die Zügel, treibt das Tier aufs Äußerste an und verschwindet nun hinter der Anhöhe. Als ich mit Mouche Boeuf später die Großeltern vom Bahnhof abgeholt hatte und sie nach dem Abendessen vor dem großen Kamin sitzend bis ins Kleinste erzählten, was sich bei ihnen seit den vergangenen Ferien alles ereignet hatte, da merkte ich plötzlich, dass ich gar nicht zuhörte. Ich stellte mir das Rollen eines Wagens vor, der plötzlich vor der Tür hält. Mohlen würde vom Bock springen und hereinkommen, als wäre nichts passiert. Oder er würde vielleicht zuerst die Stute nach Belle Étoile zurückbringen. Und bald darauf würde ich seinen Schritt auf der Straße hallen und die Pforte knarren hören. Während mir dies alles durch den Kopf ging, wurde es Zeit, schlafen zu gehen. Plötzlich ließ uns ein Wagengeräusch verstummen. Tatsächlich hielten dort zwei Wagen, das Pferd des einen hinter dem anderen Wagen angebunden. Könnten Sie mir sagen, wo Monsieur Fromentin wohnt, der Pächter von Belle Étoile? Ich habe seinen Wagen und seine Stute gefunden, wie sie herrenlos auf einem Weg nahe der Straße von Saint-Loup-de-Bois entlang trabte. Im Schein meines Windlichts konnte ich seinen Namen und seine Adresse auf dem Schild lesen. Und da es auf meinem Weg liegt, habe ich sein Gespann hierher gebracht, um einen Unfall zu verhindern. Mein Vater ging näher heran. Mit der Lampe leuchtete er den zweirädrigen Wagen an. Es gibt überhaupt keine Spur von einem Reisenden. Nicht einmal eine Decke. Das Tier ist erschöpft. Es lahmt ein wenig. Wenn es noch weit ist bis zu Fromentin, lasse ich den Wagen hier bei Ihnen. Als wir schweigend ins Haus zurückgingen und mein Vater den Wagen zum Pachthof lenkte, rief mein Großvater von hinten aus seinem Zimmer, in dem er die Kerze wieder angezündet hatte: Nun, ist er zurück, dieser Reisende? Aber ja, er ist bei seiner Mutter gewesen. Schlaf weiter. Mach dir keine Sorgen. Genau dieselbe Erklärung gaben wir den Leuten im Dorf. Was die Mutter des Flüchtlings betraf, so wurde beschlossen, noch abzuwarten, bis man ihr schrieb. Und wir behielten unsere Besorgnis für uns. 3 lange Tage. Der 4. Tag war einer der kältesten in jenem Winter. Am frühen Morgen wärmten sich die als erste im Hof eingetroffenen Schüler beim Schlittern um den Brunnen auf. Die Jungen vom Land warteten, dass der Ofen in der Schule angeheizt wurde, um dann gleich hineinzustürzen. Sie kamen noch ganz geblendet von ihrem Weg durch die reifbedeckte Landschaft und vom Anblick der zugefrorenen Weiher und der ins Unterholz flüchtenden Hasen. In ihren Kitteln war ein schwerer Geruch von Heu und Stall, der sich in der Klasse ausbreitete, als sie sich um den rotglühenden Ofen drängten. Und an jenem Morgen hatte einer von ihnen in einem Korb ein erfrorenes Eichhörnchen mitgebracht, das er unterwegs gefunden hatte. Und er versuchte, das langgestreckte, steife Tier an seinen Krallen am Pfosten des Pausendachs aufzuhängen. Dann begann die langweilige Winterunterrichtsstunde. Ein plötzliches Klopfen ans Fenster ließ uns aufblicken. Wir sahen den großen Molen erhobenen Hauptes und wie geblendet vor der Tür stehen und sich vor dem Hereinkommen den Reif von seinem Kittel klopfen. Die beiden Schüler, die der Tür am nächsten saßen, stürzten vor, um ihn zu öffnen. Dieser Schwall frischer Luft, der vom leeren Hof hereinströmte, die Strohhalme, die an der Kleidung des großen Molen hafteten, vor allem sein Aussehen eines erschöpften, hungrigen, aber verzückten Wanderers. All das weckte in uns ein seltsames Gefühl von Freude und Neugier. Monsieur, ich bin wieder zurück. Das sehe ich. Setzen Sie sich auf Ihren Platz. Sie nehmen sich ein Buch vor, während Ihre Kameraden das Diktat zu Ende schreiben. Und der Unterricht verlief weiter wie zuvor. Die Luft im Klassenzimmer war stickig, besonders in der Nähe des rotglühenden Ofens. Den Kopf in beide Hände gestützt, versuchte mein Kamerad zu lesen. Zweimal sah ich seine Augen zufallen und mir schien, dass er kurz vorm Einschlafen war. Ich möchte lieber schlafen gehen, Monsieur. Ich habe 3 Nächte nicht geschlafen. Dann gehen Sie, Molen. Zur Essenszeit fand ich ihn vor dem Feuer sitzend, neben den sprachlosen Großeltern. Von diesem Mittagessen habe ich nur ein tiefes Schweigen und eine große Verlegenheit in Erinnerung. Alles war eisig. Das nackte Wachstuch, der kalte Wein in den Gläsern, die roten Fliesen unter den Füßen. Man hatte beschlossen, den Ausreißer nichts zu fragen, um ihn nicht rebellisch zu machen. Und er nutzte diesen Waffenstillstand und sprach kein Wort. Endlich, als der Nachtisch vorbei war, konnten wir auf den Hof hinausstürmen. Nachmittäglicher Schulhof, wo die Holzschuhe den Schnee weggetreten hatten. Schwarz gewordener Hof, wo es Tauen von den Dächern tropfte. Von Spiel und durchdringendem Geschrei erfüllter Hof. Molen und ich rannten an den Gebäuden entlang und in das große Klassenzimmer. Er schloss die Glastür gerade noch rechtzeitig vor dem Ansturm der Verfolger. Und suchte im Lehrerpult und in den Bänken herum. Bald schon entdeckte er einen kleinen Atlas, den er eifrig zu studieren begann. Als plötzlich die Verbindungstür zur Klasse der Kleinen unter einem heftigen Stoß sperrangelweit aufflog und Jasmin Delouche mit Triumphgeheul hereinplatzte. Man will hier nicht mal eine Minute ungestört sein. Wenn es dir nicht passt, hättest du bleiben sollen, wo du warst. Verschwindest auf der Stelle von hier. Bloß weil du 3 Tage ausgerissen bist, glaubst du wohl, dass du jetzt der Größte bist? Aber schon war Mule über ihn. Mit einem kräftigen Stoß schleuderte er die Lusch so, dass er mit ausgebreiteten Armen mitten ins Klassenzimmer taumelte. Was ist hier los? Monsieur Sorel erschien. Er kann nichts mehr vertragen. Er markiert den Angeber. Er bildet sich vielleicht ein, wir wissen nicht, wo er gewesen ist. Idiot. Ich weiß es ja selber nicht. Dann setzte sich Augustin Moule achselzuckend, den Kopf in die Hände gestützt und beugte sich über seine Aufgaben. Unser Zimmer war eine große Mansarde, halb Mansarde, halb Zimmer. Die anderen Räume für Hilfslehrer hatten Fenster. Ich weiß nicht, warum unser Raum nur durch eine Dachluke Licht bekam. Dort also trafen wir, Augustin und ich, uns am Abend des gleichen Wintertages wieder. Ich sehe ihn wieder seinen schweren Gürtel über den Sessel werfen. Seinen stark zerknitterten und verschmutzten schwarzen Kittel gefaltet über die Rückenlehne hängen dann eine Art dunkelblauen Paletot, den er unter dem Kittel trug, ausziehen und auf dem Fußende seines Bettes ausbreiten, wobei er sich vorbeugt und mir den Rücken zukehrt. Als er sich mir zuwandte, sah ich, dass er statt der kurzen Weste mit den Kupferknöpfen, die eigentlich unter den Paletot gehörte, eine seltsame, weit ausgeschnittene Seidenweste anhatte, die unten von einer Reihe eng stehender kleiner Perlmuttknöpfe geschlossen wurde. Und es war seltsam anzusehen, wie er in Hemdsärmeln, mit den viel zu kurzen Hosen und den schmutzigen Schuhen seine Hand auf diese Weste eines Marquis legte. Sag mir, was ist das? Wo hast du die her? Er sah mich von der Seite an, setzte sich auf die Bettkante und zog die Schuhe aus, die polternd zu Boden fielen, und völlig angekleidet, wie ein Soldat in Alarmbereitschaft, legte er sich auf sein Bett und blies die Kerze aus. Gegen Mitternacht wachte ich plötzlich auf. Mohl stand mitten im Raum. Gehst du wieder fort? Ich gehe mit dir, du musst mich mitnehmen. Ich kann dich nicht mitnehmen, Cyril. Wenn ich den Weg genau wüsste, könntest du mich begleiten. Aber zuerst einmal muss ich ihn auf der Karte wiederfinden. Dann kannst du auch nicht alleine wieder fortgehen. Wir müssen beide zusammen bei Tageslicht mit Hilfe deiner Karte den Teil des Weges suchen, der uns noch fehlt. Im Sommer, wenn die Tage wieder länger werden. Du hast recht. Das ist ziemlich sinnlos. Los, leg dich wieder hin. Aber ich verspreche dir, ich gehe nicht ohne dich. Mohl setzte sich ans Fußende meines Bettes. Dann holte er tief Luft, wie jemand, dem lange etwas auf der Seele lastete und der endlich sein Geheimnis preisgibt. Mein Freund erzählte mir in jener Nacht nicht alles, was er unterwegs erlebt hatte. Und selbst als er sich in den Tagen der Not, von denen ich noch berichten werde, entschlossen hatte, mich ganz ins Vertrauen zu ziehen, blieb es für lange Zeit das große Geheimnis unserer Jugend. Aber heute, da alles zu Ende ist, nun, da nichts bleibt als Staub von so viel Leid, von so viel Glück, da kann ich sein seltsames Abenteuer erzählen. An jenem eisigen Nachmittag um 2:30 ließ Mohl sein Pferd auf der Straße nach Vierzon flott traben. Ich wusste, dass ich spät dran war. Es reizte mich der Gedanke an eure überraschten Gesichter, wenn ich um 4 Uhr mit Monsieur und Madame Charpentier im Wagen heimkehren würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte er gewiss nichts anderes im Sinn. Als die Kälte ihn allmählich erstarren ließ, wickelte er seine Beine in die Decke, die er zunächst abgelehnt hatte. Die Leute von La Belle Étoile hatten sie trotzdem im Wagen verstaut. Um 2 Uhr fuhr er durch Lamont. Ich war noch nie während der Schulzeit durch ein Dorf gekommen. Es amüsierte mich, es so verlassen, so verschlafen zu sehen. Kaum, dass ich hier und dort eine Gardine hob und das neugierige Gesicht eines alten Mütterchens zeigte. Am Ortsende von Lamont ließ er die Stute weiter auf der Straße traben. Sie war von nun an schmaler und schlechter gepflastert. Um mich herum nur das weite, vereiste Land, ohne jede Unebenheit und Abwechslung. Bisweilen flog eine vom Wagen erschreckte Elster auf und ließ sich etwas weiter auf einer abgeknickten Ulme nieder. Der Reisende hatte sich die große Decke wie einen Umhang um die Schultern gelegt, die Beine ausgestreckt und einen Ellbogen auf den Wagenrand gestützt. Ich muss dann wohl für geraume Zeit eingenickt sein. Als ich durch die Kälte wieder wach geworden war, bemerkte ich, dass die Nacht hereinbrach. Jeder andere als Mohl hätte auf der Stelle kehrt gemacht. Das war die einzige Möglichkeit, sich nicht noch weiter zu verirren. Aber ich war jetzt schon zu weit von Lamotte entfernt. Die Stute hätte einen Nebenweg eingeschlagen haben können, während ich schlief. Letztlich musste dieser Weg früher oder später doch in irgendein Dorf führen. Zu all diesen Überlegungen kam hinzu, dass der große Bursche in sich den verzweifelten Wunsch aufsteigen fühlte, die Sache auf jeden Fall zu Ende zu bringen und irgendwohin zu gelangen, trotz aller Hindernisse. Er peitschte die Stute, die nach einem Satz zur Seite wieder in flotten Trab fiel. Die Dunkelheit nahm rasch zu. Der ausgewaschene Pfad bot dem Wagen nur noch knapp Platz für die Durchfahrt. Ab und zu verfing sich ein dürrer Heckenzweig in einem Rad und brach mit trockenem Knacken. Plötzlich verlangsamte die Stute ihr Tempo. So, als sei sie im Dunkeln gestolpert. Ich sah ihren Kopf zweimal sich senken und sich wieder heben. Dann blieb sie unvermittelt, die Nüstern tief unten, ganz stehen. Und schien etwas zu wittern. In die Füße des Tieres war Wassergeplätscher zu hören. Ein Bach schnitt den Weg ab. Im Sommer mochte hier eine Furt sein. Durch die starke Strömung hatte sich keine Eisdecke bilden können. Es wäre gefährlich gewesen, weiterzufahren. Mohlen zog die Zügel leicht an, um ein paar Schritte zurückzusetzen, und richtete sich ganz überrascht im Wagen auf. Ich hatte durch die Bäume hindurch ein Licht schimmern sehen. Zwei oder drei Wiesen nur schienen es vom Weg zu trennen. Der Schüler stieg vom Wagen und führte die scheuende Stute weiter zurück, wobei er, um sie zu besänftigen, beruhigend zu ihr sprach. »Komm, altes Mädchen, komm. Jetzt haben wir es nicht mehr weit. Gleich werden wir wissen, wohin wir geraten sind.« Der Wagen schaukelte geräuschlos. Seinen Kopf gegen den der Stute gepresst, spürte er ihre Wärme und das harte Stoßen ihres Atems. Ich führte die Stute bis ans Ende der Wiese und legte ihr die Decke über den Rücken. Dann sprang ich über einen kleinen Bach, dann über eine Böschung. Doch keine 10 Schritte weiter in dieser Richtung verschwand das Licht. Entweder weil es durch eine Hecke verdeckt wurde oder weil die Bewohner die Fensterläden geschlossen hatten. Um mich wieder zu orientieren, kletterte ich wieder die Böschung hinauf. Doch keine 10 Schritte weiter in dieser Richtung verschwand das Licht. Entweder weil es durch eine Hecke verdeckt wurde oder weil die Bewohner die Fensterläden geschlossen hatten. Um mich wieder zu orientieren, kletterte ich wieder die Böschung hinauf. Vorsichtig und mühsam tastete er sich zwischen den Gräsern und Rinnsalen durch die Weidenhecken und suchte den Wagen am Ende der Wiese, wo er ihn zurückgelassen hatte. Der Wagen ist nicht mehr da. Der Wagen war nicht mehr da. Reglos, mit pochenden Schläfen, lauschte er angestrengt auf alle nächtlichen Geräusche. Und jede Sekunde glaubte er, ganz in der Nähe das Halsgeschirr des Pferdes klirren zu hören. Nichts. Nichts. Die Stute muss ganz allein ausgerissen sein. Ich begann zu laufen. Mit nichts anderem im Sinn als dem beharrlichen und verrückten Gedanken, seinen Wagen wiederzufinden, mit glühendem Gesicht und von einem panischen, angstgleichen Drang getrieben, lief er immer weiter. Manchmal stolperte er in den Wagenspuren. An den Wegbiegungen rannte er in der völligen Dunkelheit gegen die Hecken und viel zu müde, um noch rechtzeitig anhalten zu können, stürzte er mit den Armen voraus in die Dornen, riss sich die Hände auf, mit denen er sein Gesicht schützte. Fast am Ende seiner Kräfte mündete er in einer großen grauen Wiese, auf der man hier und da Schatten, Wacholderbüsche vielleicht, und ein dunkles, in einer Senke gelegenes Gebäude erkennen konnte. Mohlen ging näher heran. Es war nur eine Art Viehgehege oder ein verlassener Schafstall. Über allem hing ein modriger Geruch. Ohne noch lange weiterzusuchen, streckte ich mich auf dem feuchten Stroh aus und bin eingeschlafen. Bei Tagesanbruch machte er sich wieder auf den Weg. Er befand sich in der ödesten Gegend der Sologne. Den ganzen Morgen sah ich nur eine Schäferin am Horizont, die ihre Herde zusammentrieb. Ich konnte noch so laut rufen und versuchen hinzulaufen. Sie verschwand, ohne mich zu hören. Es musste gegen 3 Uhr nachmittags gewesen sein, als er endlich die Spitze eines grauen Türmchens über einen Tannenwald ragen sah. Irgendein alter verlassener Landsitz, vermutete ich. Irgendein leerer Taubenschlag. Und so ging ich weiter. Am Waldrand tat sich zwischen 2 weißen Pfählen eine Allee auf, in die ich einbog. Nach einigen Schritten bemerkte ich, dass die Allee in großen, gleichmäßigen Schwüngen gefegt war, wie es zu Hause vor Feiertagen üblich war. Gibt es hier in dieser Einöde etwa ein Fest, fragte ich mich. Als ich die erste Biegung erreichte, vernahm ich ein Stimmengewirr, das sich näherte. Eine Gruppe von Kindern kam ganz dicht an mir vorüber. Wenn das Eis morgen früh aufgetaut ist, machen wir eine Bootsparty, sagt ein kleines Mädchen. Aber wird man uns das denn erlauben, fragt ein anderes. Ihr wisst doch wohl, dass wir das Fest nach unserem Geschmack gestalten. Und wenn Franz schon heute Abend mit seiner Braut zurückkäme? Ja, dann würde er tun, was wir wollen. Es handelt sich offenbar um eine Hochzeit, sagte ich mir. Aber hatten hier die Kinder das Sagen? Ein seltsames Anwesen. So ging er durch die Tannen in Richtung Taubenschlag fort, ohne lange zu überlegen, was er dort sagen sollte. Bald schon wurde ich am Waldrand durch eine kleine, bemooste Mauer aufgehalten. Auf der anderen Seite, zwischen der Mauer und den Nebengebäuden des Gutshauses, war ein langer, schmaler Hof, voll mit Wagen, wie ein Wirtshaushof am Markttag. Es gab alle Arten und Formen. Elegante kleine Viersitzer, die Deichsel in der Luft, Kremser, altmodische Bourbonesen mit umlaufenden Zierleisten und sogar alte Berlinen mit hochgezogenen Fenstern. Ich befand mich in einem kleinen Hof. Alles sah hier alt und verfallen aus. Am Fuß der Treppe klafften Öffnungen, denn die Türen waren seit langem ausgehängt. Man hatte auch die Scheiben der Fenster nicht mehr ersetzt, sodass nur schwarze Löcher in den Mauern gähnten. Und trotzdem hatten diese Gebäude ein geheimnisvolles, festliches Aussehen. Eine Art farbiger Widerschein wogte in den unteren Räumen, wo man zum offenen Gelände hin anscheinend auch Lampions angezündet hatte. Schließlich glaubte ich, Gesang zu hören, wie Stimmen von Kindern und jungen Mädchen. Und plötzlich trat aus dem Nachbargebäude, das man für unbewohnt gehalten hätte, ein außergewöhnlich kleiner junger Mann. Er trug einen stark gewölbten Zylinder, der in der Dunkelheit glänzte, als sei er aus Silber. Er hatte einen Frack an, dessen Kragen ihm bis in die Haare hinaufreichte. Eine weit ausgeschnittene Weste, eine Hose mit Stegen. Dieser Dandy, der vielleicht 15 Jahre alt war, grüßte Mol, ohne stehen zu bleiben, im Vorübergehen mit einer tiefen, mechanischen Verbeugung und verschwand in der Nacht in Richtung Hauptgebäude. Gutshaus, Schloss oder Kloster, dessen Turm dem Schüler am frühen Nachmittag den Weg gewiesen hatte. Nach kurzem Zögern folgte unser Held dem merkwürdigen Persönchen auf dem Fuße. »Wird man bald zu Abend essen?«, fragte ich ihn. »Komm mit, ich führe dich hin.« In einem großen Saal mit niedriger Decke fand ein Festessen statt, wie man es am Vorabend einer Dorfhochzeit für Verwandte gibt, die von weit her angereist sind. Ich setzte mich zwischen zwei Bäuerinnen. Bestenfalls wird das Brautpaar kurz vor 3 Uhr hier sein. Sei still, du bringst mich noch in Wut. Rechnen wir nach. 1,5 Stunden Bahnfahrt von Bourges nach Vierzon und 7 Meilen mit dem Wagen von Vierzon bis hierher. Dank dieses friedfertigen Streits klärte sich die Situation ein wenig. Franz de Galais, der Sohn des Schlossherrn, Student oder Seemann oder vielleicht Seekadett, man wusste es nicht, war nach Bourges gefahren, um ein junges Mädchen von dort abzuholen und zu heiraten. Dieser Bursche, der sehr jung und sehr überspannt sein musste, bestimmte alles auf dem Gut nach seinen Wünschen. Franz de Galais habe verlangt, dass das Haus, in das seine Braut einziehen sollte, einem Palast im Festschmuck ähneln müsse. Und um die Ankunft des jungen Mädchens festlich zu begehen, habe er persönlich diese Kinder und diese alten Leute eingeladen. Das waren die Punkte, die aus der Unterhaltung der beiden Frauen klar hervorgingen. Alles Übrige ließen sie im Dunkeln und erörterten unaufhörlich die Frage nach der Ankunft des Brautpaares. Mol mischte sich ein in der Hoffnung, mehr zu erfahren. Ist sie auch wirklich so hübsch, wie man behauptet, die Braut von Franz? Niemand außer Franz hat das junge Mädchen jemals gesehen. Er selbst hat sie auf dem Rückweg von Toulon eines Abends in tiefer Verzweiflung angetroffen, in den Gartenanlagen von Bourges, die man Le Marais nennt. Ihr Vater, ein Weber, hatte sie aus dem Haus gejagt. Sie ist bildhübsch und Franz hat sofort beschlossen, sie zu heiraten. Aber sein Vater, Monsieur de Galais, und seine Schwester Yvonne, haben sie ihm nicht immer alles gewährt. Das Festessen war zu Ende. Alle standen auf. In den Gängen entwickelten sich Rundtänze und Farandolen. Irgendwo wurde zu einem Menuett aufgespielt. So fand ich mich bis zum Morgengrauen einbezogen, mitten in der ausgelassenen Menge mit den extravaganten Kostümen. Mit der Zeit wurde Mohlen ein wenig bang bei all diesen Lustbarkeiten, die sich ihm darboten, und er fürchtete jeden Augenblick, dass sein halboffener Mantel seinen Schülerkittel sehen ließ. Deshalb zog er sich für einen Moment zurück in den friedlichsten und dunkelsten Teil des Gebäudes. Man hörte dort den gedämpften Klang eines Klaviers. Es war eine Art kleiner Salon und eine Frau oder ein junges Mädchen, einen weiten kastanienbraunen Mantel über den Schultern, wandte mir den Rücken zu und spielte leise Rundtanzweisen und Couplets. Dicht daneben auf dem Divan saßen aufmerksam zuhörend 6 oder 7 kleine Jungen und Mädchen. Während das junge Mädchen weiterspielte, kehrte Mohl geräuschlos in das Esszimmer zurück. Lange Zeit bildete er sich ein, er sei an einem schönen Abend in seinem eigenen Haus, verheiratet, und dieses bezaubernde, unbekannte Geschöpf, das in seiner Nähe Klavier spielte, sei seine Frau. Am nächsten Morgen zog ich ein einfaches, schwarzes, altmodisches Kostüm an. Eine eng taillierte Jacke mit Puffärmeln, eine gekörperte Weste und eine nach unten breiter werdende Hose, die die feinen Schuhe verdeckte. Dazu setzte ich einen Zylinder auf. Der Hof war noch menschenleer, als ich hinunterkam. Mohl sah zum ersten Mal am helllichten Tag das Innere des Anwesens. Die Reste einer Mauer trennten den verwilderten Garten vom Hof, wo man vor kurzem Sand gestreut und gehakt hatte. Am äußersten Ende der Nebengebäude, wo ich wohnte, lagen in lustiger Unordnung erbaute Ställe, welche die vielen mit üppigem Buschwerk und wildem Wein überwachsene Winkel vermehrten. Bis an das Gut brandeten Tannenwälder, die es vor dem ganzen flachen Land verbargen. Nur nach Osten hin erblickte man blaue, felsige Hügel, ebenfalls mit Tannen bedeckt. Im Garten beugte sich Mohl einen Augenblick über den wackeligen Zaun, der den Fischteich umgab. An den Rändern knisterte noch ein wenig Eis, dünn und gekräuselt wie Schaum. Er sah sich im Wasser gespiegelt, wie über den Himmel gebeugt, in seinem romantischen Studentenkostüm. Und er glaubte, einen anderen Mohl zu sehen. Nicht mehr den Schüler, der mit einem Bauernwagen ausgerissen war, sondern eine reizvolle, fantastische Gestalt aus einem Preisbuch. Da ich Hunger bekommen hatte, eilte ich zum Hauptgebäude. Sie sind der Erste, Monsieur. Hier, ein Kaffee. Danke. Wann läuft das Schiff zur Spazierfahrt aus? Nicht vor einer halben Stunde, Monsieur. Noch ist niemand heruntergekommen. Müßig bummelte der Spaziergänger längere Zeit am Ufer entlang, das sandig war wie ein Treidelpfad. Plötzlich hörte er am anderen Ende des Gebäudes Schritte im Sand knirschen. Es waren 2 Frauen, die eine sehr alt und gebeugt, die andere ein blondes, schlankes, junges Mädchen, dessen entzückendes Kleid Mohl nach all den Verkleidungen des Vorabends zunächst außergewöhnlich erschien. Das ist zweifellos, was man ein junges, exzentrisches Mädchen nennt. Vielleicht eine Schauspielerin, die man für das Fest engagiert hat, dachte ich. Die beiden Frauen gingen dicht an ihm vorbei und Mohl betrachtete reglos das junge Mädchen. Unschlüssig fragte er sich, ob er sich ihnen anschließen sollte, als das Mädchen unmerklich ihm zugewandt zu ihrer Begleiterin sagte: Das Schiff wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen, denke ich. Das Schiff wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen, denke ich. Ich folgte ihnen. Und als sie zur Anlegestelle hinunterstiegen, hatte die junge Frau diesen unschuldigen und ernsten Blick, der zu sagen schien: Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich kenne Sie nicht. Und doch kommt es mir vor, als kenne ich Sie. 3 Vergnügungsschiffe legten an, um die Spaziergänger aufzunehmen. Seltsamer Morgen. Seltsame Vergnügungsfahrt, dachte ich. Trotz der Wintersonne war es kalt. Und die Frauen schlangen sich die Federboas um den Hals, die damals Mode waren. Ohne zu wissen wie, fand ich mich auf dem gleichen Boot wieder wie die junge Schlossherrin. An die Reling gelehnt, hielt ich mit einer Hand meinen Hut fest, an dem der starke Wind zerrte. So konnte ich in aller Ruhe das junge Mädchen beobachten, das ich in einem geschützten Winkel niedergelassen hatte. Auch sie betrachtete mich. Sie gab ihren Begleiterinnen Antwort, lächelte. Dann richtete sie ihre blauen Augen auf mich, während sie sich leicht auf die Lippen biss. Das Schiff fuhr schnell dahin mit dem ruhigen Geräusch der Maschine und des Wassers. Man hätte glauben können, mitten im Sommer zu sein. Offenbar wollte man an dem schönen Garten eines Landhauses anlegen. Das junge Mädchen wurde dort unter einem weißen Sonnenschirm Lustwandel. Bis zum Abend könnte man das Gurren der Turteltauben hören. Aber plötzlich erinnerte ein eisiger Windstoß die Gäste dieses seltsamen Festes an den Dezember. Man legte bei einem Tannenwald an und an Land lief alles ab wie in einem Traum. Während die Kinder mit Freudengeschrei herumtobten, während sich Gruppen bildeten und sich im Wald zerstreuten, näherte ich mich einer Allee, wo 10 Schritte vor mir das junge Mädchen ging. Ehe ich Zeit zum Überlegen hatte, stand ich schon neben ihr. Sie sind schön, sagte ich einfach. Sie sind schön. Aber sie beschleunigte ihren Schritt und bog ohne zu antworten in eine Seitenallee. Ich irrte auf gut Glück herum, als ich sie plötzlich auf mich zukommen sah, denn auf dem schmalen Pfad war sie gezwungen, dicht an mir vorbeizugehen. Diesmal grüßte ich und sagte ganz leise, »Können Sie mir verzeihen?« »Ich verzeihe Ihnen, aber ich muss jetzt wieder zu den Kindern, weil Sie heute die Herren sind. Adieu.« Aber ich redete unbeholfen auf sie ein, so verstört, so verwirrt, dass sie langsamer ging und mir zuhörte. »Ich weiß nicht einmal, wer Sie sind.« Dann setzte sie wieder ihre gleichgültige Miene auf, biss sich leicht auf die Lippen und ihre blauen Augen blickten starr in die Ferne. »Ich kenne Ihren Namen auch nicht.« »Mein Name? Ich bin Mademoiselle Yvonne de Galais.« »Yvonne de Galais.« »Ich muss Sie jetzt verlassen.« »Der Name, den ich Ihnen gegeben habe, war noch schöner.« »Wie? Welcher Name war das denn?« Aber ich hatte Angst, etwas Dummes gesagt zu haben und gab keine Antwort. »Mein Name ist Augustin Mohl«, fuhr ich fort, »und ich bin Student.« »Ah, Sie studieren«, sagte sie. Und wir sprachen noch einen Augenblick miteinander. Dann änderte sich das Verhalten des jungen Mädchens. Weniger hochmütig und weniger ernst erschien sie jetzt noch unruhiger. Man hätte meinen können, sie habe Angst vor dem, was ich sagen würde, und erschreckte schon im Voraus. Als ich endlich wagte, sie um Erlaubnis zu bitten, auf dieses schöne Gut zurückzukehren, antwortete sie einfach, »Ich werde Sie erwarten.« »Ich werde Sie erwarten.« Wir kamen in Sichtweite des Landungsstegs. »Wir sind Kinder, wir haben eine Dummheit begangen. Diesmal dürfen wir nicht wieder auf das gleiche Schiff einsteigen. Adieu, folgen Sie mir nicht mehr.« Es war erst 4:30 und noch taghell draußen, als Mohl sich wieder in seinem Zimmer einfand. Er setzte sich untätig an den Tisch und wartete auf das Abendessen und auf das Fest, das folgen sollte. Wieder blies der Sturm so heftig wie am ersten Abend. Man hörte ihn tosen wie ein Wildbach oder brausen wie ein Wasserfall. Der Zugregler des Kamins schepperte von Zeit zu Zeit. Daraufhin machte ich mich daran, das Zimmer aufzuräumen. Da er jedoch daran dachte, dass er sich ständig reisefertig halten musste, legte er ordentlich gefaltet seinen Kittel und seine andere Schulkleidung wie einen Reiseanzug über eine Stuhllehne. Unter den Stuhl stellte er seine noch schmutzverkrusteten Nagelschuhe. Ab und zu zog ein Regentropfen eine Spur auf dem Fenster, das zum Hof mit den Wagen und auf den Tannenwald hinausging. Der große Junge fühlte sich nun vollkommen glücklich. Da war er. Geheimnisvoller Fremder, inmitten dieser unbekannten Welt in einem Zimmer, das er gewählt hatte. Was er bisher erreicht hatte, übertraf all seine Erwartungen. Und jetzt war es für sein Glück genug, an das Gesicht des jungen Mädchens zu denken, das sich ihm zugewandt hatte im Sturm. Die Nacht war hereingebrochen und ich bemerkte einen Lichtschein. Jemand ging mit leisen Schritten auf und ab. Soviel man sehen konnte, handelte es sich um einen ganz jungen Mann. Ohne Kopfbedeckung, einen Reiseumhang über den Schultern, lief er rastlos hin und her. Der Wind blies durch das Fenster und ließ seinen Umhang flattern. Und jedes Mal, wenn er nah beim Kerzenlicht vorbeikam, sah man die goldenen Knöpfe an seinem eleganten Gehrock aufschimmern. Er pfiff durch die Zähne eine Art Seemannslied, wie es die Matrosen und die leichten Mädchen in den Hafenkneipen singen, um in Fahrt zu kommen. Mohl überlegte noch, ob er sich rücksichtsvoll zurückziehen oder auf ihn zugehen, ihm kameradschaftlich die Hand auf die Schulter legen und mit ihm reden sollte. Aber da hob der andere den Kopf, erblickte ihn und sagte, »Monsieur, ich kenne Sie nicht.« Monsieur, ich kenne Sie nicht. Aber ich bin froh, Sie zu sehen. Da Sie nun einmal hier sind, ja, werde ich Ihnen alles erklären. Also, nun ja, also, es ist vorbei. Das Fest ist zu Ende. Sie können hinuntergehen und es Ihnen sagen. Ich bin ganz allein zurückgekommen. Meine Braut, die kommt nicht mehr. Wohl aus Bedenken, aus Furcht, aus Mangel an Vertrauen. Übrigens, Monsieur, ich möchte Ihnen erklären... Aber er konnte nicht weiterreden. Er erklärte nichts. Er wandte sich um und machte sich im Dunkeln daran, Schubfächer voller Kleidung und Bücher zu öffnen und wieder zu schließen. Ich werde mich für die Abreise bereit machen. Dass man mich bloß nicht stört. Er legte verschiedene Gegenstände auf den Tisch. Ein Toilettennecessaire, eine Pistole. Und Mohl verließ ihn. Es war France de Galais. Als er später wieder seine alten Sachen anzog, las Mohl in dem Zimmer auf einem Bogenbriefpapier folgende Worte. Meine Braut ist verschwunden. Sie hat mir ausrichten lassen, dass sie nicht meine Frau werden kann. Dass sie nicht meine Frau werden kann. Dass sie eine Näherin ist und keine Prinzessin. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich gehe fort. Ich will nicht mehr weiterleben. Yvonne soll mir verzeihen, dass ich ihr nicht Adieu gesagt habe. Aber sie kann mir auch nicht mehr helfen. Im Hof schienen alle schon etwas geahnt zu haben. Fast alle jungen Mädchen hatten sich umgezogen. Im Hauptgebäude hatte das Abendessen begonnen, aber voller Hast, in einem Durcheinander wie unmittelbar vorm Aufbruch. Was ist denn los? Fragte ich einen Kutscher. Wir fahren ab. Das wurde plötzlich beschlossen. Um 5 waren wir noch immer allein, alle geladenen Gäste zusammen. Irgendjemand hat gesagt, wenn wir abreisen, und alle haben sich fertig gemacht. Im Hof ging es mit den Wagen inzwischen drunter und drüber. Es wurde gezogen, geschrien, gestoßen. Und jeder wollte seinen Wagen aus dem unentwirrbaren Gewühl, in dem er verkeilt war, frei bekommen. Die Räder knirschten über den Sand der großen Allee. Und im Dunkel der Nacht sah man sie beladen mit dick eingemummelten Frauen und warm eingehüllten Kindern, bereits einschliefen. Noch ein großer Planwagen, dann ein Kremser, in dem die Frauen Schulter an Schulter dicht gedrängt saßen, fuhren vorbei und ließen Mohlen bestürzt zurück. Er dachte einen Augenblick an das junge Mädchen, das unruhig, fiebrig, voller Kummer die betrunkenen Bauern bis in die Nacht hinein auf dem Gut singen hören würde. In welchem Zimmer ist sie wohl? Wo ist ihr Fenster? Inmitten dieser geheimnisvollen Gebäude. Aber es würde dem Schüler nichts nutzen, länger hier zu bleiben. Ich muss fort. Er musste fort. Einmal nach Saint-Agathe zurückgekehrt, würde sich alles klären. Er wäre dann kein ausgerissener Schüler mehr. Und das war der Beginn von Verwirrung und Verwüstung. Sturm und Frost, Regen oder Schnee, die Unmöglichkeit, durch langes Suchen ans Ziel zu kommen, hielten uns davon ab, Mohl und mich vor dem Ende des Winters wieder über das verlorene Land zu sprechen. Nichts konnten wir ernsthaft beginnen an diesen kurzen Februartagen, diesen von jähen Windstößen durchfurchten Donnerstagen, die regelmäßig gegen 5 Uhr mit einem trostlosen Eisregen endeten. Nichts erinnerte uns an das Abenteuer von Mohlen, wenn nicht der seltsame Umstand gewesen wäre, dass wir seit dem Nachmittag seiner Rückkehr keine Freunde mehr hatten. Abends, sobald die Klasse ausgefegt war, leerte sich der Hof wie in den Zeiten, als ich allein war, und ich sah meinen Gefährten umherirren vom Garten zum Schuppen und vom Hof zum Esszimmer. Es war gerade ein Donnerstagabend gegen Ende des Monats, als die erste Nachricht von dem seltsamen Gut uns erreichte. Es war schon spät. Millie und mein Vater saßen noch mit uns zusammen und beide ahnten nicht das Geringste von dem heimlichen Zerwürfnis, durch das die ganze Klasse in zwei Lager geteilt war. Um 9 Uhr schickten wir uns an, zum Schlafen nach oben zu gehen, als wir sehr deutlich zwei laute Schläge hörten, die mit voller Wucht gegen das Portal am Ende des Hofes dröhnten. Es entstand eine kurze Stille. Und genau unter dem Fenster des Esszimmers ging ein Alarmpfiff los. Unmittelbar danach brachen vor dem Fenster kaum gedämpft von den Scheiben durchdringende Schreie los. Eigentlich waren wir nur im allerersten Moment erschrocken. Der Alarmpfiff hatte uns alle 4 an einen Überfall von Landstreichern und Zigeunern denken lassen. Tatsächlich wohnten seit 14 Tagen auf dem Platz hinter der Kirche ein großer Vagabund und ein junger Bursche, der den Kopf in einem festen Verband trug. 2 weitere Alarmpfiffe gellten. Wir hörten eilig sich entfernende Schritte, die gedämpft waren vom Schnee. Wir müssen nachsehen. Mohl ging voran und verbreitete um sich den gefächerten Schein seiner vergitterten Laterne. Kaum waren wir aus dem großen Portal gekommen, als 2 vermummte Gestalten wie aufgescheuchte Rebhühner davoneilten. Hinter mir her, François! Jetzt haben wir sie. Aber sie stürmten an die 10 Burschen aus dem Hof des verlassenen Bauernhauses. Anscheinend waren sie dort postiert gewesen. Den Kopf hatten alle in Kapuzen gehüllt, das Gesicht hinter einem Halstuch verborgen. 2 von ihnen hatten mich vorgenommen und mich mit Mühe überwältigt. Ich schlug mich wie ein Teufel. Mohl hingegen hatte sich 4 Jungen aus der Schule vom Hals geschafft und sie lagen im Schnee. Pass auf, Mohl! Hinter dir! Er hatte nicht die Zeit, sich umzudrehen. Die Arme schnürten sie ihm mit einem Strick, die Beine mit einem Halstuch zusammen. Und jemand mit einem Verband um den Kopf und mit einer Stimme, die ich nicht kannte, jubelte: Jetzt haben wir ihn! Da ist der Plan! Da ist die Karte! Wir werden sehen, ob dieser Herr genau dort war, wo ich meine. Ja! Und dann verschwanden alle, lautlos, wie sie gekommen waren. Mich ließen sie frei, sodass ich in aller Eile meinen Freund losbinden konnte. Am nächsten Morgen war das Erwachen qualvoll. Um 8:30, als Monsieur Sorel eben zum Unterricht läutete, kamen wir keuchend in der Schule an und stellten uns in Reih und Glied. Der erste, den ich bemerkte, war gerade der, an den ich ununterbrochen dachte, aber der letzte, den zu sehen ich an diesem Ort erwartet hatte. Sein Kopf und eine Gesichtshälfte war mit weißen Leinenstreifen verbunden. Ich erkannte den Anführer der Bande, den jungen Zigeuner, der uns in der letzten Nacht beraubt hatte. Oft waren so im Winter Zufallsschüler unter uns. Schiffer, die das Eis im Kanal überrascht hatte, Lehrjungen, Reisende, die vom Schnee festgehalten wurden. Sie blieben 2 Tage in der Schule, 1 Monat, selten länger. In den ersten Stunden Gegenstand der Neugier wurden sie bald schon nicht mehr beachtet und gingen sehr schnell in der Menge der normalen Schüler unter. Dieser jedoch sollte sich nicht so schnell vergessen lassen. Bis zum Mittag verlief der Unterricht, als stünden die Ferien bevor. Durchsetzt von lustigen Zwischenfällen und Gesprächen, deren Mittelpunkt der Schülerkomödiant war. Er erklärte, dass er zur Schule ginge, um sich tagsüber die Zeit zu vertreiben, während sein Kumpan die Vögel von den fernen Inseln und die dressierte Ziege pflegte. Und wovon leben Sie? Nun ja, antwortete er. Von dem, was wir im vorigen Herbst verdient haben, denke ich. Ganache hat die Kasse. Ah ja. Niemand fragte ihn, wer Ganache war. Und es wurde 4 Uhr. Der Zufall wollte es, dass an diesem Tag der große Mohlen an der Reihe war, das Klassenzimmer auszufegen. Und schon morgens hatte ich im Gespräch den Bohemian darauf hingewiesen, dass die Neuen immer am Tag ihrer Ankunft dazu bestimmt waren, der zweite Mann beim Fegen zu sein. Du bleibst mit in der Klasse, Sorel. Und während ich ihn festhalte, nimmst du ihm den Plan ab, den er mir gestohlen hat. Gut. Der Komödiant kam endlich. Und jede Sekunde erwartete ich von meinem Kameraden ein Zeichen, eine Bewegung, die mir den Beginn des Kampfes ankündigen würde. Aber er schaute nur mit seltsam starrem Blick und fragender Miene zu dem Verband des Bohemians hinüber. Ihr Verband ist rot vom Blut und ihre Kleider sind zerrissen. Die wollten mir eben auf dem Platz ihren Plan entreißen, antwortete der Bohemian. Als sie erfahren haben, dass ich zum Ausfegen hierher zurückkommen wollte, haben sie verstanden, dass ich Frieden mit ihnen schließen würde. Und da sind sie auf mich losgegangen. Aber ich habe ihn trotzdem gerettet. Hier. Hier ist er. Du bist ein wahrer Freund. Mullen, es ist Zeit, es Ihnen zu sagen. Ich bin auch dort gewesen, wo Sie waren. Als die Jungen aus der Schule von ihrem geheimnisvollen Abenteuer erzählten, da habe ich gleich gewusst, dass es sich um das verlorene Gut handelte. Um sicher zu sein, habe ich Ihnen die Karte gestohlen. Aber mir geht es wie Ihnen. Ich wüsste nicht, wie ich dorthin zurückfinden sollte. Dann sah er unsere Bewunderung, unsere Begeisterung. Nein, nein, Vorsicht. Ich bin kein Junge wie die anderen. Vor 3 Monaten wollte ich mir eine Kugel durch den Kopf schießen. Nun wisst ihr, was der Verband zu bedeuten hat, den ich um die Stirn trage. Wie ein Mobilgardist von 1870 an der Seine. Ich wollte sterben, fuhr er fort. Ich wollte sterben. Und da mir das nicht gelungen ist, werde ich nur noch zum Zeitvertreib weiterleben, wie ein Kind. Wie ein Zigeuner. Gewiss, sagte Moon. Gewiss. Aber bleiben Sie lange bei uns? Ich weiß es nicht. Ich möchte gern. Ich hab nur Ganache. Seine ganze fiebrige Erregung, sein ganzer Übermut waren plötzlich vergangen. Seid meine Freunde. Seid meine Freunde, sagte er plötzlich. Seid meine Freunde für den Tag, an dem ich wieder 2 Finger breit von der Hölle entfernt bin. Schwört mir, dass ihr antwortet, wenn ich euch rufe. Wenn ich euch so rufe. Und er stieß eine Art seltsamen Schrei aus. Simon, schwören Sie zuerst. Und wir schworen. Ich schwöre. Denn Kinder, die wir waren, bezauberte uns alles, was feierlicher und ernster war als das Natürliche. Dafür werde ich euch das Haus in Paris nennen, in dem das Mädchen aus dem Schloss gewöhnlich die Feiertage verbringt. Ostern und Pfingsten. Den ganzen Juni. Und manchmal einen Teil des Winters. In diesem Augenblick tönte vor dem großen Portal mehrere Male der Ruf einer fremden Stimme durch die Nacht. Wir ahnten, das war Ganache, der Zigeuner, der es nicht wagte, über den Hof zu gehen und mit seinem Wohnwagen wartete. Der Bohemian nannte uns hastig eine Adresse in Paris, die wir halblaut wiederholten, und ging zu Ganaches Wohnwagen und verschwand in der Dunkelheit. Aber genau in diesem Moment schrie Mohl: Sieh doch, der Zigeuner! Sieh doch! Was? Endlich habe ich ihn erkannt. Hoch aufgerichtet. Neben einer Öllampe am Eingang zum Wohnwagen stand der junge Unbekannte, hatte seinen Verband abgenommen und sich eine Pelerine um die Schultern geworfen. Man sah in dem qualmenden Schein ein sehr zartes, sehr edles, bartloses Gesicht, mit Ausnahme einer Narbe, die quer über seine Schläfe lief und in der Masse der Haare verschwand, war es, wie ihn der große Mule mir bis ins Kleinste beschrieben hatte, der Bräutigam von dem unbekannten Gut. Wir hatten den Frühling zu rasch erwartet. Am Montagabend wollten wir gleich nach 4 Uhr unsere Aufgaben machen, wie im Hochsommer. Und um besseres Licht zu haben, trugen wir 2 große Tische in den Hof. Aber schon wurde es finster. Ein Regentropfen fiel auf ein Heft. Eilig kehrten wir ins Haus zurück. Und aus dem großen, dunklen Klassenraum durch die hohen Fenster betrachteten wir schweigend in dem grauen Himmel die wilde Flut der Wolken. Da konnte Mohl, der mit uns hinaussah, sich nicht mehr zurückhalten. Und als wäre er wütend, so viel Sehnsucht in sich aufsteigen zu spüren, sagte er: Ach, die Wolken. Ach, die Wolken. Ach, sie jagten schneller dahin, die Wolken, als ich über die Landstraße fuhr im Wagen von Belletoile. Bis zum folgenden Donnerstag blieb das Wetter regnerisch. Das ganze Land war in einen eisigen Nebel getaucht, wie an den schlimmsten Wintertagen. Meine Mutter Milie, getäuscht durch die strahlende Sonne der vorigen Woche, hatte die große Wäsche waschen lassen. Aber es war nicht daran zu denken, die Wäschestücke auf den Hecken im Garten zu trocknen. Ja, nicht einmal an der Leine auf dem Dachboden. So feucht und kalt war die Luft. Und jetzt? Und jetzt, sagte Mohl plötzlich. Jetzt packe ich meine Sachen. Was? Du solltest wissen, Sorel, ich habe am letzten Donnerstag an meine Mutter geschrieben und sie gebeten, mein Studium in Paris beenden zu dürfen. Heute reise ich ab. Bald ist Ostern. Wenn du das Mädchen dort gefunden hast, dann schreibst du mir, ja? Na klar, abgemacht. Bist du nicht mein Freund und mein Bruder? Meine Eltern wurden benachrichtigt. Mittags kam Madame Mohlen in ihrem Wagen an und beinahe ohne jede Erklärung nahm sie ihn mit, sobald das Pferd gefüttert und wieder eingespannt war. Was tun? Das Wetter besserte sich ein wenig. Man hätte meinen können, die Sonne käme hervor. Eine Tür schlug in dem großen Haus. Dann war es wieder still. Von Zeit zu Zeit ging mein Vater über den Hof und füllte einen Eimer mit Kohlen, die er in Mengen in den Ofen schüttete. Ich bemerkte die weiße Wäsche auf den Leinen und verspürte nicht die geringste Lust, an diesen in einen Trockenboden verwandelten Ort zurückzukehren, um mich dort der jährlichen Abschlussprüfung gegenüberzusehen, diesem Concours de l'École Normale, der von nun an meine einzige Beschäftigung sein sollte. In meinem ganzen Leben habe ich von Mohl nicht mehr als 3 Briefe bekommen. Der erste erreichte mich am übernächsten Tag nach seiner Abreise. Mein lieber François, gleich nach meiner Ankunft in Paris heute bin ich zu besagtem Haus gegangen. Das Haus, von dem Franz gesprochen hat, ist eine kleine einstöckige Villa. Alle Vorhänge sind geschlossen und man müsste wahnsinnig sein, wollte man hoffen, dass eines Tages zwischen einem dieser zugezogenen Vorhänge das Gesicht Yvonne de Galais auftauchen könnte. Das Haus liegt an einem Boulevard. Ein dünner Regen fiel auf die schon grünen Bäume. Man hörte die hellen Glocken der Straßenbahnen, die pausenlos vorüberfahren. Es wurde Nacht. In den Fenstern flammten Lichter auf. Überall ein paar. Nur nicht in diesem Haus. Dort ist sicher kein Mensch. Und doch ist bald Ostern. Gerade als ich gehen wollte, kam eine junge Frau und setzte sich auf eine der regennassen Bänke und wartete, trotz der Abendkühle, auf ich weiß nicht was, ich weiß nicht wen. Du siehst, Paris ist voll von Verrückten, wie ich einer bin. Augustin. Mit dem Juni kam wieder die Zeit der Prüfung und eine schreckliche Hitze. In diesem unerträglichen Juni erhielt ich den 2. Brief. Mein lieber Freund, jeden Abend habe ich auf dieser Bank gesessen. Gestern nach dem Abendessen war die Nacht schwarz und stickig. Leute plauderten auf dem Trottoir unter den Bäumen. Ach, wäre auch das Fenster von Yvonne de Galais erleuchtet gewesen. Ich glaube, ich hätte es gewagt und wäre die Treppe hinaufgestiegen, hätte geklopft, wäre hineingegangen. Das junge Mädchen war noch immer da und wartete wie ich. Ich dachte mir, sie müsste das Haus kennen und fragte sie danach. Ich weiß, sagte sie, dass früher in diesem Haus ein junges Mädchen und ihr Bruder die Ferien verbrachten. Aber ich habe gehört, dass der Bruder aus dem Schloss seiner Eltern geflohen ist und man ihn nie wieder gefunden hat. Und das Mädchen hat geheiratet. Nun wissen Sie, warum die Wohnung leer ist. Augustin. Wenig vertrauensvolle Briefe, allem Anschein zum Trotz. Weder sagte Mohl mir, warum er so lange geschwiegen hatte, noch was er zu tun gedachte. Gegen Ende November, als ich mich mit stumpfem Eifer daran machte, mein 2. Diplom vorzubereiten, in der Hoffnung, im nächsten Jahr Lehrer zu werden, ohne die École Normale in Bourges zu absolvieren, erhielt ich den 3. der 3 Briefe. Immer noch laufe ich unter diesem Fenster auf und ab. Ich bin wie diese Verrückte in Saint-Agathe, die jede Minute vor ihre Tür trat und mit der Hand über den Augen Richtung Bahnhof schaute, um zu sehen, ob ihr verstorbener Sohn nicht käme. Unser Abenteuer ist zu Ende. Unser Abenteuer ist zu Ende. Es wäre besser, alles zu vergessen. A.M. A.M. Und ein neuer Winter kam. Und wie Mohl mich in seinem Brief gebeten hatte, zwang ich mich, alles zu vergessen. Zigaretten rauchen, Zuckerwasser auf die Haare streichen, damit sie sich kräuseln, in den Feldwegen die Mädchen aus dem Cours Complémentaire küssen und hinter der Hecke versteckt Nachthaube in Sicht rufen, um die Nonne zu ärgern, die vorübergeht. Das waren bei uns die Freuden aller frechen Jungen auf dem Land. Mit 20 Jahren können sich freche Jungen dieser Art sehr wohl bessern und manchmal zu besonders feinfühligen Leuten werden. Das war bei Jasmin Delouche ein noch nicht hoffnungsvoller Fall. Er fuhr fort, ohne die geringste Lust, Prüfungen abzulegen und den Cours Supérieur zu besuchen. Zwischendurch lernte er bei seinem Onkel Dumas den Beruf des Stuckateurs. Und bald war dieser Jasmin Delouche einer der wenigen großen Schüler, mit denen ich gern verkehrte, weil er noch aus Moins Zeit stammte. Ich erinnere mich sehr gut, bis in die kleinste Einzelheit, an eine Spazierfahrt an der Cher, bei der Jasmins blinder Esel im Wagen mit unseren Badehosen, unserem Gepäck, der Limonade und Monsieur Sorel zum Ufer fuhr, während wir zu Fuß hinterhergingen. Es war August. Die Prüfung hatten wir gerade hinter uns. Von dieser Sorge befreit, kam es uns vor, als ob der ganze Sommer, das ganze Glück uns gehörte. Und singend, ohne zu wissen, was und wozu, marschierten wir die Straße entlang, um in der Cher baden zu gehen. Den Rückweg traten wir in der Abenddämmerung an. In den Wipfeln der hohen Heckenbäume sirrten die Insekten des Abends. Und gegen den hellen Himmel sah man sie um das feine Spitzengewebe des Blattwerks schwärmen. Manchmal stürzte jäh eines ab und sein Gebrumm wurde plötzlich zu einem Zirpen. Es war Jasmin de Louche, der ohne es zu wollen diesen Frieden störte. Er fing an, von Landgütern zu sprechen, die er besichtigt habe, und besonders von einem halb verlassenen Gut in der Umgebung von Vieux-Lancey, dem Gut Les Sablonnières. Ja, vor einigen Jahren habe ich dort in der Ruine der Kapelle einen Grabstein gesehen. In dem war gemeißelt: Hier ruht der Ritter Galois, treu seinem Gott, seinem König, seiner Schönen. Jasmin redete und redete, als hätte er dort sein Leben verbracht. Die Bewohner seien noch dieselben. Ein alter, pensionierter Offizier, der kurz vor dem Ruin steht, und seine Tochter. Ich hörte aufmerksam zu, als plötzlich, ganz einfach, so wie außerordentliche Dinge geschehen, Jasmin sich zu mir umdrehte und von einem Gedanken gepackt, der ihm noch nie gekommen war, mich am Arm nahm. Warte mal, François. Da fällt mir ein, dorthin hätte Mohlen, du weißt doch, der große Mohlen, gehen müssen. Man sagte, dass der Sohn des Hauses ein exzentrischer Mensch mit ausgefallenen Ideen sei. Ich hörte nicht mehr hin. Vor mir, fern von Mohl, fern aller Hoffnung, hatte sich klar und leicht wie eine vertraute Straße der Weg zu dem namenlosen Gut aufgetan. So sehr ich auch ein unglückliches, verträumtes und verschlossenes Kind gewesen war, so tatkräftig wurde ich nun und, wie man bei uns sagt, entschieden, als ich erkannte, dass der Ausgang dieses bedeutsamen Abenteuers von mir abhing. Es war, so glaube ich, dieser Abend, an dem mein Knie endgültig aufhörte, mir Schmerzen zu bereiten. Von jeder Schulprüfung befreit, durfte ich fahren. Aber ich beschloss, Mohl noch nicht davon wissen zu lassen, solange ich nicht sicher war. Denn in Vieux-Nancy, der Gemeinde, zu der das Gut Les Sablonnières gehörte, wohnte die ganze Familie des Monsieur Sorel und im Besonderen mein Onkel Florentin, ein Kaufmann, bei dem wir manchmal die letzten Septembertage verbrachten, wenn sich ein Mietwagen finden ließ, der uns dorthin fuhr. Und schon am Abend meiner Ankunft hatte ich Florentin nach dem Gut Les Sablonnières ausgefragt. Gerade im letzten Winter. Im letzten Winter? Nein, dem davor, haben sie ihr großes Kostümfest veranstaltet und eine Unmenge von wundervollen Kleidern gekauft oder geliehen. Spiele, Pferde, Boote. Alles zum Vergnügen von France de Galais. Es war die Rede davon, dass er heiraten würde. Aber er war viel zu jung. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Nach dem Tod der Schlossherrin ist Mademoiselle de Galais allein dort zurückgeblieben. Mit ihrem Vater, dem alten Kapitän zur See. Sie ist verheiratet? Nein, ich habe nichts dergleichen gehört. Bist du vielleicht ein Bewerber? Ich? Völlig verwirrt gestand ich ihm so knapp, so diskret wie möglich, dass mein bester Freund Augustin Mohl vielleicht einer wäre. Wenn er nicht am Geld hängt, ist es eine hübsche Partie. Ich kann mit Monsieur de Galais sprechen. Manchmal kommt er noch vorbei und holt Flintenschrot für die Jagd. So viele glückliche Zufälle auf einmal beunruhigten mich ein wenig. Und diese Unruhe befahl mir, Mohl, so lange nichts zu sagen, bis ich das junge Mädchen zumindest gesehen hatte. Ich brauchte nicht lange zu warten. Am nächsten Tag, kurz vor dem Abendessen, ließ uns das Rasseln von Rädern aufhorchen. Da, da sind sie. Einige Sekunden darauf hielt vor der Glastür ein seltsames Gefährt. Ein alter Bauernwagen mit abgerundeten Seitenflächen und schmalen Randleisten, wie wir ihn noch nie in dieser Gegend gesehen hatten. Ein alter Schimmel, der anscheinend dauernd Gras am Straßenrand abfressen wollte, so sehr senkte er den Kopf beim Laufen, und auf dem Bock, ich sage das in der Einfalt meines Herzens, aber in vollem Bewusstsein dessen, was ich da sage, das schönste Mädchen, das es vielleicht je auf Erden gab. Ich bemerkte nur einen Makel bei so viel Schönheit. In Augenblicken von Trauer, Entmutigung oder auch nur tiefem Nachdenken erschienen hellrote Flecken auf diesem so reinen Gesicht, wie es bei bestimmten Kranken vorkommt, von deren schwerem Leiden man nichts weiß. Es war alles ganz einfach. Sie also, sagte Mademoiselle du Galais. Sie also werden bald Lehrer sein? Ja. Ich würde auch unterrichten, wenn Monsieur de Galais es nur wollte. Ich würde kleine Jungen unterrichten, wie ihre Mutter. Und sie lächelte und zeigte damit, dass mein Onkel von mir erzählt hatte. Die Leute im Dorf sind immer höflich zu mir. Ich mag sie sehr. Vor allem würde ich den Jungen beibringen, vernünftig zu sein. Eine Vernünftigkeit, wie ich sie verstehe. Ich würde ihnen nicht den Wunsch einflößen, durch die Welt zu ziehen, wie Sie, Monsieur Sorel, es sicher tun werden, wenn Sie Hilfslehrer sind. Ich würde sie lehren, das Glück zu finden, das ganz in ihrer Nähe ist und gar nicht danach aussieht. Sie fühlte unsere Verlegenheit und hielt inne, biss sich auf die Lippen und senkte den Kopf, und dann lächelte sie, als wollte sie sich über uns lustig machen. Es gibt da vielleicht einen großen, verrückten Jungen, der mich am Ende der Welt sucht, während ich hier im Laden bin, unter dieser Lampe, und mein altes Pferd vor der Tür auf mich wartet. Wenn dieser Junge mich sehen würde, könnte er es sicher nicht glauben. Bei ihrem Lächeln packte mich der Wagemut, und ich spürte, dass es an der Zeit war, gleichfalls lächelnd zu sagen: Und vielleicht kenne ich ihn, diesen großen, verrückten Jungen. In diesem Augenblick begrüßte uns François. Mein Onkel Florentin. Ja? Ich habe gerade einen lustigen Nachmittag an der Schär ausgemacht, für nächsten Donnerstag. Wer will, kann jagen, fischen, tanzen und baden. Oh. Und Sie, Mademoiselle? Ja? Sie kommen mit dem Pferd. Monsieur de Galais ist einverstanden. Und er fügte hinzu, als wäre es ihm eben eingefallen. Du kannst deinen Freund auch mitbringen. Monsieur Mollen. Er heißt doch Mollen, oder? Mademoiselle de Galais hatte sich erhoben. Sie war plötzlich sehr blass geworden. Und wie sie mir zum Abschied die Hand reichte, gab es eindeutiger, als hätten wir viele Worte miteinander gewechselt, ein heimliches Einverständnis zwischen uns, das nur der Tod zerstören sollte, und eine Freundschaft, leidenschaftlicher als eine große Liebe. Ich hatte nie lange Ausflüge mit dem Fahrrad gemacht. Wenn schon für einen gesunden jungen Mann ein Fahrrad ein sehr amüsantes Vehikel ist, wie musste es da einem Jungen wie mir erscheinen, der vor kurzem noch kläglich das Bein nachzog? Die Hügel hinuntersausen und in die Tiefe der Landschaft eintauchen, wie mit einem Flügelschlag die Ferne am Ende der Straße ergründet, die auseinanderweicht und erblüht, sobald man näher kommt. Ein Dorf im Zeitraum eines Augenblicks durchqueren und es in einem Liedschlag ganz und gar mit sich fortnehmen. Im Traum nur hatte ich bis jetzt solch zauberhafte, solch leichte Fahrt kennengelernt. Selbst die Hügel nahm ich mit Schwung. Kurz vor dem Ort hatte Mohlen zu mir gesagt, als er damals sein Dorf beschrieb. Kurz vor dem Ort sieht man ein großes Flügelrad, das der Wind antreibt. Ich bemerkte auf einer endlos weiten Wiese das sich im Winde drehende große Rad, das wohl Wasser zum nächsten Hof pumpte. Hinter den Pappeln auf der Weide waren schon die ersten Häuser zu sehen. Augustin und seine Mutter wohnten im ehemaligen Schulhaus. Nach dem Tod seines Vaters, der lange schon pensioniert und durch eine Erbschaft zu Geld gekommen war, hatte Mohl den Wunsch gehabt, das Haus zu kaufen, in dem der alte Schulmeister 20 Jahre lang unterrichtet und er selbst das Lesen gelernt hatte. Es war ein großes, viereckiges Haus und sah aus wie die Mairie mit einem Hof dahinter, der den Blick auf das Land versperrte und der staubigste und trostloseste aller verlassenen Schulhöfe war, den ich jemals gesehen habe. In dem verwinkelten Flur mit vier Türen fand ich die Mutter von Mohlen. Ihr graues Haar war halb gelöst, Strähnen hingen ihr wirr ins Gesicht. Ihr gleichmäßiges Antlitz unter der altmodischen Frisur war aufgedunsen und müde, wie nach einer schlaflosen Nacht. Sie kommen zur rechten Zeit, François. Schauen Sie, ich hole die Wäsche herein, die ich für Augustins Abreise gewaschen habe. Der Zug fährt um 5 Uhr, aber wir werden pünktlich mit allem fertig sein. Sie wusste zweifellos nicht, wohin Mohlen fahren würde. Gehen Sie nach oben, sagte sie. Gehen Sie nach oben. Sie werden ihn in der Amtsstube am Schreibtisch finden. Mohlen tauchte seine Feder in ein altmodisches Tintenfass aus Fayence, das die Form eines Herzens hatte. Er stand auf, als er mich erkannte, aber nicht mit der Überstürzung, wie ich es mir vorgestellt hatte. Surel, sagte er nur mit einem Ausdruck tiefsten Erstaunens. Surel? Es war derselbe große Kerl mit dem knochigen Gesicht und dem geschorenen Kopf. Ein ungepflegter Bart begann über seine Lippen zu sprießen, noch immer derselbe ehrliche Blick. Aber, seltsam genug es auszusprechen, er dachte nicht einmal daran, mir die Hand zu geben. Indessen erzählte ich ihm fröhlich, wie ich hergekommen war und dass ich sehr überrascht gewesen sei, dass Madame Mohl die Abreise ihres Sohnes vorbereitete. Ah, sie hatte erzählt. Ja. Das wird doch keine lange Reise, oder? Doch. Eine sehr lange Reise. Für einen Augenblick war ich fassungslos und wusste nicht, wie ich meine Mission beginnen sollte. Endlich jedoch ergriff er selbst das Wort. Surel, sagte er. Surel, du weißt, was mein Abenteuer von Saint-Agathe für mich bedeutet hat. Wie konnte ich da leben, wie alle Welt lebt? Nun ja, ich habe versucht, dort zu leben, in Paris, als ich gesehen habe, dass es noch nicht einmal der Mühe wert war, das verlorene Gut zu suchen. Aber ein Mann, der einmal einen Sprung ins Paradies getan hat, wie könnte der sich danach mit einem Allerweltsleben abfinden? Das Glück der anderen ist mir wie Hohn erschienen. Und als ich ernsthaft eines Tages beschlossen habe, es so zu machen wie die anderen, habe ich Schuld auf mich geladen. Mohlen, warum diese lange Reise? Hast du irgendwas wieder gut zu machen? Du erinnerst dich an das Versprechen, das ich France gegeben habe? Ach, rief ich erleichtert. Nur darum handelt es sich. Nur darum? Und dann, sagte er noch. Und vielleicht auch darum, einen Fehler wieder gut zu machen. Ich bin davon überzeugt, dass ich, als ich das namenlose Gut entdeckte, auf einer Höhe, auf einer Stufe der Vollkommenheit und Reinheit war, die ich nie wieder erreichen werde. Im Tod erst, wie ich dir einmal schrieb, werde ich vielleicht die Schönheit jener Zeit wiederfinden. Er fuhr fort und trat dabei näher an mich heran. Surel, die große Reise ist in gewissem Sinne die Fortsetzung meines früheren Abenteuers. Die erste Gelegenheit hatte ich versäumt. Diese wollte ich um nichts in der Welt verstreichen lassen. Und wenn ich gekommen bin, um dir mitzuteilen, dass noch nicht alle Hoffnung verloren ist... Ich erzählte in einem Zug, was ich wusste, und es sah fast so aus, als wäre es Yvonne de Galais, die mich zu ihm schickte. Wie schön waren die Ufer des Cher. An seinem Rand endete die Anhöhe in einem sanften Hang, und das Land teilte sich in kleine grüne Wiesen, in von Hecken umgebene Weidengehölze. Als wären es viele winzige Gärten. Wir waren an diesen Ort durch ein Labyrinth von kleinen Wegen gelangt, bald gespickt mit weißen Kieseln, bald aus tiefem Sand. Wege, die in der Nähe des Flusses von kräftigen Quellen in Bäche verwandelt wurden. Beim Vorübergehen packten uns die Zweige der wilden Johannisbeeren am Ärmel. Und bald waren wir auf dem Grund des Hohlwegs in kühle Dunkelheit getaucht. Bald badeten wir, wenn die Hecken aufhörten, im klaren Licht des Tales. Wir ließen uns im Gras nieder. an einer geschützten Stelle in einem Birkenwäldchen. Es war eine große, ebene Wiese, die Platz zu bieten schien für Spiele ohne Ende. Im Wald begann man, die Verpflegung auszupacken und auf der Wiese kleine Klapptische, die mein Onkel mitgebracht hatte, aufzustellen. Wir gingen auf und ab, sprachen über Vergangenes, versuchten recht und schlecht, uns abzulenken und warteten. Und? Wenn sie nicht kommt? Aber sie hat es ja versprochen. Hab doch Geduld. Er begann von neuem Ausschau nach ihr zu halten. Schließlich war er nicht länger in der Lage, dieses unerträgliche Warten zu ertragen und ging allein hinunter zum Grasplatz. Ich lief einige hundert Meter die kleine Straße entlang und in der ersten Kurve sah ich Yvonne de Gallet im Damensattel auf ihrem alten Schimmel. Vor dem Pferd, mühsam und schweigend, ging Monsieur de Gallet. Als das junge Mädchen sah, dass ich allein war, lächelte sie. Sie sprang gewandt vom Pferd, überließ die Zügel ihrem Vater und schritt auf mich zu, während ich ihr entgegenlief. »Ich bin sehr froh«, sagte sie, »dass ich sie allein antreffe.« »Ich bin sehr froh, dass ich sie allein antreffe.« »So?« »Denn außer Ihnen möchte ich niemandem den alten Belisar zeigen oder ihn zu den anderen Pferden bringen. Er ist zu hässlich und vor allem zu alt. Nur auf ihm traue ich mich zu sitzen. Und wenn er tot ist, reite ich überhaupt nicht mehr.« Wir kamen überein, Belisar an einen Baum zu binden. Der alte Monsieur de Gallet zog wortlos wie immer das Kettenhalfter hervor und band das Tier fest. Ein wenig tief in mir schien. Und Mademoiselle de Gallet kam auf den Grasplatz. Wie sie damals, so stelle ich es mir vor, die Böschung zum See herunterkam, als Moule sie zum ersten Mal gesehen hatte. Ihrem Vater den Arm reichend, mit der linken Hand den leichten, weiten Mantel offen haltend, schritt sie auf die Gäste zu. Moule hatte sich unter eine Gruppe von jungen Männern gemischt. Er tat nichts, was die Aufmerksamkeit hätte auf ihn lenken können. Nicht eine Geste, nicht einen Schritt vorwärts. Aber bevor ich noch etwas sagen konnte, ging das junge Mädchen mit überraschender Entschiedenheit und Würde auf ihn zu. »Ich kenne sie.« »Ja?« »Ich kenne Augustin Moule.« »Ich kenne Augustin Moule«, sagte sie und reichte ihm die Hand. Neu Hinzugekommene drängten sich fast gleich darauf heran, um Yvonne de Gallet zu begrüßen, und die beiden jungen Leute sahen sich voneinander getrennt. Erst gegen Ende des Abends, als die Spiele, das Baden im Fluss, die Gespräche, die Bootsfahrten auf dem nahen See überall in Gang gekommen waren, fand sich Moule wieder dem jungen Mädchen gegenüber. Sie fragte uns, so erinnere ich mich, warum wir nicht auf dem Aubier-See ruderten wie die anderen. Wir haben dort heute Nachmittag ein paar Runden gemacht, aber das ist sehr eintönig. Wir hatten es leid. Ja, und warum fahren Sie nicht auf dem Fluss? Die Strömung ist zu stark. Wir brauchen ein Motorboot. Oder ein Dampfschiff, so wie das von damals. Wir haben es nicht mehr. Wir haben es verkauft. Und es entstand ein verlegenes Schweigen. Sie redeten weiter, aber beständig, mit einer Hartnäckigkeit, über die er sich gewiss nicht im Klaren war, kam Moule auf all die Herrlichkeiten von einst zurück. Und jedes Mal musste das junge Mädchen ihm wiederholen, dass alles verschwunden war. Das alte, so seltsame und so verwinkelte Gebäude war abgerissen, der große See trockengelegt, zugeschüttet. Und in alle Winde zerstreut die Kinder mit den zauberischen Kostümen. Mademoiselle de Gallet und ich konnten ein trauriges Lächeln nicht verhindern. Sie beschloss, ihm alles zu sagen. Sie werden das schöne Schloss nicht wiedersehen, das wir für France hergerichtet hatten, Monsieur de Gallet und ich. Wir verbrachten unser Leben damit zu tun, was er verlangte. Er war ein so sonderbares Wesen, so bezaubernd. Aber mit ihm ist an dem Abend seiner missglückten Verlobung alles verschwunden. Monsieur de Gallet war schon ruiniert, ohne dass wir etwas davon ahnten. France hatte Schulden gemacht und seine alten Freunde haben, als sie von seinem Verschwinden hörten, sofort ihre Forderungen an uns gestellt. Wir sind arm geworden. Madame de Gallet ist gestorben und in wenigen Tagen haben wir all unsere Freunde verloren. Wenn France doch zurückfände, Aber kann die Vergangenheit wieder zum Leben erwachen? Wer weiß, sagte Mohl, Gedanken verloren, und er fragte nichts mehr. Nach und nach sammelte jeder sein Bündel ein, sein Essgeschirr, man klappte die Stühle zusammen, nahm die Tische auseinander, einer nach dem anderen, fuhren die Wagen ab, beladen mit Gepäck und Leuten, die Hüte schwenkten und mit Taschentüchern winkten. Dann fuhren auch wir ab. Und bald sahen Mohl und ich von der Rückbank aus auf der kleinen Straße die Abzweigung des Seitenweges verschwinden, den der alte Belisar und seine Herrschaft eingeschlagen hatten. Halten Sie an. Halten Sie an, ich bitte Sie, sagte Mohl plötzlich und legte Florentin die Hand auf die Schulter. Ich bitte Sie, Monsieur. Kümmern Sie sich nicht um mich. Ich gehe allein zurück. Zu Fuß. Zu unserem Erstaunen machte er kehrt, fing an zu rennen und rannte bis zu dem kleinen Weg, an dem wir eben vorbeigefahren waren, dem Weg nach Les Sablonnières. Und an eben diesem Abend hielt er um die Hand von Mademoiselle de Galais an. Es ist ein Donnerstag, Anfang Februar. Ein schöner, eisiger Donnerstagnachmittag und der Sturm bläst. Es ist 3:30, 4:00. Über den Hecken am Rand der Dörfer ist seit mittags die Wäsche ausgebreitet und trocknet im böigen Wind. In jedem Haus lässt das Feuer im Esszimmer ein Bord voll glänzendem Spielzeug aufleuchten. Müde vom Spielen hat sich das Kind zu seiner Mutter gesetzt und lässt sie von ihrem Hochzeitstag erzählen. Wer nicht glücklich sein will, braucht nur auf den Dachboden zu steigen. Und bis zum Abend wird er die untergehenden Schiffe pfeifen und heulen hören. Er braucht nur hinauszugehen auf die Straße. Und der Wind wird ihm seinen Schal gegen den Mund drücken wie einen plötzlichen heißen Kuss, der ihn zum Weinen bringt. Für den jedoch, der das Glück liebt, steht an einem schlammigen Weg das Haus von Les Sablonnières, in das mein Freund Mohl mit Yvonne de Galais eingezogen ist. Seit dem Mittag ist sie seine Frau. Die Zeit der Verlobung hat 5 Monate gedauert. Kleine Ereignisse fielen in diese 5 stillen Monate. Man hat mich zum Lehrer für den Weiler Saint-Benoît-des-Champs ernannt. Saint-Benoît ist kein Dorf. Es sind über das Land verstreute Höfe und das Schulhaus liegt vollkommen für sich allein auf einem Hang an der Straße. Ich führe ein sehr zurückgezogenes Leben. Aber über die Felder ist es zu Fuß nur eine 3/4 Stunde nach Les Sablonnières. Später habe ich bis in die kleinste Einzelheit alles erfahren, was dort geschehen war. Seit dem frühen Nachmittag sind Mohl und seine Frau, die ich noch immer Mademoiselle de Galais nenne, im Salon von Les Sablonnières ganz allein. Nicht ein Geräusch dringt nunmehr zu den jungen Leuten. Gerade noch ein kahler Zweig vom Rosenbusch schlägt an das Fenster auf der Seite zur Heide hin. Wie 2 Passagiere in einem dahintreibenden Boot sind sie in dem Wintersturm 2 Liebende eingeschlossen mit dem Glück. In diesem Moment habe ich den ersten Schrei von France gehört. Da mochte die junge Frau ihm noch so viel von all den wunderbaren Dingen zeigen, all ihre Kinderfotografien. Mohl sah und hörte nichts mehr. Da schlug ich vor, Klavier zu spielen, bevor die Nacht käme. Lange lauschte Mohl dem jungen Mädchen und sah schweigend zum Fenster hinaus. Dann ging er hinüber zu Yvonne. Und sehr leicht legte er ihr die Hand auf die Schulter. Sie fühlte sanft und schwer neben ihrem Hals diese Liebkosung, auf die sie eine Antwort hätte wissen müssen. »Der Tag geht zu Ende«, sagte er. »Ich schließe die Läden, aber hör nicht auf zu spielen.« »Ach, wenn es nur das Versprechen wäre«, stieß er hervor, als er hinausging, sagte später Madame. Und so erfuhr ich, dass noch etwas anderes die beiden jungen Männer verband, jedoch ohne, dass ich noch Madame de Galais erraten konnten, was es war. Erst am Sonntag, am Nachmittag, entschloss ich mich, an der Tür von Le Sablonnier zu klingeln. Und ich war kaum überrascht, als auf mein Klingeln Monsieur de Galais ganz allein erschien und mit leiser Stimme sagte, Yvonne de Galais läge mit hohem Fieber zu Bett. Mohlen habe schon am Freitag früh eine große Reise antreten müssen. Man wisse nicht, wann er zurückkäme. Oft besuchte ich sie jetzt. Nie sagte sie ein Wort über sich, noch über ihren verborgenen Kummer. Aber sie wurde es nicht müde, mich in allen Einzelheiten von unserem Schülerdasein in Saint-Agathe erzählen zu lassen. Und sie erzählte von dieser Treue, die sie den kindlichen Träumen ihres Bruders bewahrte, von dieser Sorge, die sie dafür trug, ihm wenigstens die Bruchstücke des Traumes zu erhalten, in dem er bis zu seinem 20. Jahr gelebt hatte. Und ich bin ihr treuer Begleiter geblieben. Gefährte bei einem Warten, über das wir nicht sprachen. Einen ganzen Frühling lang und einen Sommer, wie es ihn nie mehr geben wird. Die Schule sollte am Montag wieder beginnen. Am Samstagabend gegen 5 Uhr betrat eine Frau den Schulhof, wo ich damit beschäftigt war, Holz für den Winter zu sägen. Sie kam, um mir mitzuteilen, dass in Les Sablonnières ein kleines Mädchen geboren sei. Um 9 Uhr abends hat man die Hebamme aus Préverange rufen müssen. Um Mitternacht holte man den Doktor aus Vierzon. Er hat die Zange anwenden müssen. Das kleine Mädchen ist am Kopf verletzt worden und hat lange geschrien. Scheint aber gute Lebenskräfte zu haben. Ich war noch nie in ein Haus gekommen, in dem am selben Tag ein Kind geboren worden war. Wie erschien mir das seltsam und geheimnisvoll und gut. Es war ein so schöner Abend, ein richtiger Sommerabend, dass Monsieur de Galais unbesorgt das Fenster zum Hof geöffnet hatte. Er stützte sich neben mir auf die Fensterbank und erzählte erschöpft und glücklich von dem Drama der Nacht. Und ich lauschte und fühlte dunkel, dass jetzt ein fremdes Wesen mit uns im Zimmer war. Sie hat schon gelacht, sagte er. Sie hat schon gelacht und sie nimmt den Daumen. Am nächsten Sonntag machte ich mich nachmittags mit einer beinahe fröhlichen Ungeduld auf den Weg nach Les Sablonnières. An der Tür war mit Stecknadeln ein Zettel befestigt, der meine schon erhobene Hand aufhielt. Bitte nicht klingeln. Ich klopfte, ziemlich laut. Jemand, den ich nicht kannte, es war der Arzt aus Vierzon, öffnete mir die Tür. Was ist los? Stieß ich hervor. Psst. Das kleine Mädchen wäre heute Nacht beinahe gestorben. Und der Mutter geht es sehr schlecht, flüsterte er offenbar verärgert. Er führte mich zu ihrem Zimmer. Yvonne de Galais lag auf dem Bett, alles Blut im Gesicht, den Kopf zurückgeworfen. Wangen und Stirn waren dunkelrot. Zeitweise verdrehte sie die Augen wie jemand, der erstickt. So wehrte sie sich gegen den Tod. Sie konnte nicht sprechen. Aber sie streckte mir ihre glühend heiße Hand entgegen. Sie machte Anstrengungen, mir etwas zu sagen, mich um irgendetwas zu bitten, aber da überkam sie ein furchtbarer Erstickungsanfall. Die schönen blauen Augen, die einen Moment lang so tragisch nach mir gerufen hatten, verdrehten sich. Wangen und Stirn färbten sich schwarz. Und in einem stillen Kampf suchte sie bis zum Schluss Grauen und Verzweiflung zu beherrschen. Dann ließ die Krise nach. Sie konnte ein wenig Atem schöpfen, war aber gleich wieder halb erstickt, die Augen weiß, den Kopf zurückgeworfen, noch immer kämpfend war sie außerstande und sei es nur für einen Augenblick, mich anzusehen, etwas zu mir zu sagen, aus dem Abgrund aufzutauchen, in dem sie schon versunken war. Und da ich zu nichts Nütze war, entschloss ich mich zu gehen. Am folgenden Tag begann die Schule wieder. Schon um 7 waren 2 oder 3 Jungen im Hof. Lange zögerte ich, hinunterzugehen, mich zu zeigen. als ich endlich erschien, den Schlüssel zum stickigen Klassenzimmer umdrehte, das seit 2 Monaten abgesperrt gewesen war, da geschah, was ich am meisten auf der Welt befürchtet hatte. Ich sah, wie der größte der Schüler sich aus der Gruppe löste, die unter dem Pausendach spielte und auf mich zukam. Er kam, um mir zu sagen, dass die junge Dame von Les Sablonnières gestern, als es Nacht wurde, gestorben ist. Ich aber nehme meinen schwarzen Hut, eine bordierte Jacke, die ich habe, und mache mich auf nach Les Sablonnières. Da stehe ich nun vor dem Haus, das wir vor 3 Jahren so sehr gesucht hatten. Und in diesem Haus ist Yvonne de Gallet, die Frau von Augustin Moll, gestern Abend gestorben. Der Sarg steht schon unten im Vorflur. Die Beerdigung wird mittags sein. Der Arzt fürchtet einen schnellen Verfall, wie er manchmal auf Embolien folgt. Darum ist das Gesicht wie der ganze Körper mit phenolgetränkter Watte umgeben. Als sie fertig angekleidet ist, man hat ihr das wundervolle, dunkelblaue, mit kleinen Silbersternen übersäte Samtkleid angezogen. Doch mussten die schönen, bauschigen Ärmel, die jetzt aus der Mode sind, zerdrückt und zerknittert werden. Als sie fertig angekleidet ist, wird in dem Augenblick, da der Sarg nach oben gebracht werden soll, offenbar, dass er in dem zu engen Flur nicht um die Ecke getragen werden kann. Da trete ich vor und fasse den einzig möglichen Entschluss, den einen Arm unter dem Rücken der ausgestreckt daliegenden Toten, den anderen unter ihren Beinen hebe ich sie an meine Brust. Auf meinem linken Arm sitzend, die Schultern gegen meinen rechten Arm gestützt, ihren zurückfallenden Kopf unter mein Kinn gepresst, lastet sie furchtbar auf meinem Herzen. Langsam, Stufe für Stufe, steige ich die hohe, steile Treppe hinab, während unten alles bereitsteht. Bald schmerzen meine Arme vor Erschöpfung. Mit dem Gewicht auf der Brust bin ich bei jeder Stufe ein wenig mehr außer Atem. Den leblosen, starren Körper umklammernd, beuge ich den Kopf über den Kopf von der, die ich vortrage. Ich atme schwer und ihre blonden Haare geraten mir dabei in den Mund. Tote Haare mit einem erdigen Geschmack. Dieser Geschmack von Erde und Tod, dieses Gewicht auf meinem Herzen, das ist alles, was mir von dem großen Abenteuer bleibt. Und von dir, Yvonne de Gallet. Junge Frau, so sehr gesucht, so sehr geliebt. Als die ersten großen Winterfröste kamen, legte sich bald der alte Monsieur de Gallet nieder und entschlief friedlich. Er setzte mich in seinem Testament als einzigen Erben ein, bis zur Rückkehr von Mohl, dem ich über alles Rechenschaft ablegen sollte, wenn er jemals zurückkäme. Und seitdem wohnte ich nun in Les Sablonnières. Ich ging nur noch nach Saint-Benoît, um zu unterrichten. So konnte ich das Kind, das die Mägde vom Pachthof versorgten, um mich haben. Außerdem hoffte ich noch immer, schließlich doch in den Schränken, in den Schubladen dieses Hauses irgendein Stück Papier, irgendeinen Hinweis zu entdecken, der es mir möglich machte, zu erfahren, wie er während des langen Schweigens der letzten Jahre seine Zeit verbracht hatte. An einem freien Tag entdeckte ich auf dem Dachboden ein Aufsatzheft aus unserer Schulzeit. Augustin Moule stand in wunderbarer Rundschrift auf dem Umschlag. Und ich las jene Zeilen, die mir so vieles erklärten und deren genaue Abschrift hier folgt. Ich bin noch einmal unter dem Fenster vorübergegangen. Die Scheibe ist staubig und milchig weiß von dem doppelten Vorhang, der dahinter zugezogen ist. Würde Yvonne de Gallet ihn öffnen, dann hätte ich ihr nichts zu sagen, denn sie ist verheiratet. Was soll ich nun tun? Wie soll ich leben? Paris, Samstag, 13. Februar. An der Seine habe ich dieses junge Mädchen wieder getroffen, das mir im Juni Auskunft über Yvonne de Gallet gegeben hatte und das wie ich vor dem verschlossenen Haus wartete. Ich habe mit ihr gesprochen. Während sie weiterging, betrachtete ich von der Seite die kleinen Makel in ihrem Gesicht. Eine kleine Falte im Mundwinkel, die ein wenig schlaffen Wangen und den Puder, der sich an den Nasenflügeln angesammelt hatte. Plötzlich hat sie sich mir zugewandt und mir gerade ins Gesicht gesehen. Vielleicht, weil sie von vorne schöner ist als im Profil. Und kurz gesagt, ich finde sie lustig. Sie erinnern mich an einen jungen Mann, der mir einmal den Hof gemacht hat. Früher, in Bursch. In Bursch? Er war sogar mit mir verlobt. Aber als es dunkel geworden war, ist sie auf dem menschenleeren, regennassen Trottoir, das den Schein einer Gaslaterne zurückwarf, auf einmal dicht an mich herangetreten und hat mich gebeten, sie am Abend ins Theater zu begleiten. Begleiten Sie doch meine Schwester und mich zum Theater. Gern. Ich heiße Valentin Blondeau. Da ich ganz nah vor ihr stehe und eine Bewegung mache, kratzen meine Nägel über den Crepe ihres Kleides. Im Theater. Die beiden Mädchen, meine Freundin und ihre Schwester, sind mit ärmlichen Schultertüchern erschienen. Valentin hat den Platz vor mir. Ich fühle mich in ihrer Nähe beinahe glücklich. Rings um uns saßen Frauen mit zu tiefen Dekolletés und wir machten uns darüber lustig. Dann sagte sie, da brauche ich selber gar nicht zu lachen. Mein Dekolleté ist auch zu tief. Und sie hat sich in ihr Tuch gehüllt. Tatsächlich sah man unter dem Viereck aus schwarzer Spitze, dass sie in der Hast des Umkleidens ihr einfaches, hochgeschlossenes Hemd oben zurückgeschlagen hatte. Wenn ich am Donnerstag 4 Uhr nicht da bin, kommen Sie am Freitag zur selben Zeit wieder. Und dann am Samstag und so fort, jeden Tag. Donnerstag, 18. Februar. Vor dem Theater. Nach einer Viertelstunde bin ich sicher, dass sie nicht kommt. In der hereinbrechenden Dunkelheit zerrt ein Schutzmann einen Kloschar in die nächste Wachstube, der ihm mit erstickter Stimme alle Flüche, alle Schimpfworte entgegenschleudert, die ihm einfallen. Der Polizist ist wütend, blass, stumm. Sobald sie im Hausflur sind, fängt er an, auf ihn einzuschlagen. Dann klappt er die Tür hinter sich zu, um den Elenden in aller Ruhe zu verprügeln. Freitagabend. Ich hatte mir vorgestellt, ich würde weiterschreiben. Ich habe sie nicht wiedergesehen und alles wäre zu Ende. Aber als ich am Nachmittag um 4 Uhr um die Ecke des Theaters bog, da stand sie. Zart und ernst, schwarz gekleidet, aber mit gepudertem Gesicht und einem runden Kragen, der ihr das Aussehen eines schuldbewussten Pierrot gab. Sie ist gekommen, um mir zu sagen, dass sie mich auf der Stelle verlassen wird. Ich komme nicht mehr wieder, Monsieur. Aber... Und doch, als es Nacht wird, gehen wir beide noch immer langsam dicht nebeneinander über den Kies der Tuilerien. Sie erzählt mir ihre Geschichte, aber auf so verschleierte Weise, dass ich sie kaum verstehe. Schenken Sie mir nicht das geringste Vertrauen, sagte sie. Schenken Sie mir nicht das geringste Vertrauen. Ich habe immer nur Verrücktheiten gemacht. Ich bin ganz alleine über die Landstraßen gezogen. Ich habe meinen Bräutigam ins Unglück gestürzt. Ich habe ihn verlassen, weil er mich zu sehr bewunderte. Er sah mich nur in seiner Fantasie und überhaupt nicht, wie ich wirklich war. Ich bin nämlich voller Fehler. Wir wären sehr unglücklich gewesen. Einmal hat sie zu mir gesagt, was mir an Ihnen gefällt. Und sie hat mich lange dabei angesehen. Was mir an Ihnen gefällt? Was mir an Ihnen gefällt, das sind, warum weiß ich nicht, meine Erinnerungen. Ein andermal sagte sie, ich liebe ihn immer noch, mehr als Sie denken. Und dann plötzlich? Was wollen Sie eigentlich? Lieben Sie mich auch? Werden Sie auch um meine Hand anhalten? Ich weiß nicht, was ich geantwortet habe. Vielleicht habe ich gesagt, ja. Damit brach diese Art Tagebuch ab. Nun begannen Entwürfe von unleserlichen Briefen, formlos, voller Streichungen. Das junge Mädchen hatte auf Mohls Bitten hin sein Metier aufgegeben und er war mit Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Dann begann wieder das Tagebuch. Er hatte Erinnerungen an ein paar Tage niedergeschrieben, die sie beide irgendwo auf dem Land verbracht hatten, aber so unzusammenhängend und formlos abgefasst und so hastig hingekritzelt, dass ich selbst diesen ganzen Teil der Geschichte ergänzen und zusammenfügen musste. 17. Juni, auf einem Spaziergang. Mohl und Valentin setzten sich zwischen die Wacholderbüsche in einem kleinen Gehölz. Der Wind trug Regentropfen herbei und es war trübe. Der Abend hatte einen bitteren Geschmack. Einen Geschmack von solchem Überdruss, dass selbst die Liebe ihn nicht verscheuchen konnte. Lange blieben sie da, in ihrem Versteck, beschirmt von den Zweigen und sprachen wenig. Dann klarte es auf. Es wurde schön. Sie glaubten, nun würde alles gut. Und sie begannen, von der Liebe zu sprechen. Valentin redete, redete. Und das, sagte sie. Und das hat mir mein Verlobter versprochen, wie ein Kind, das er war. Sofort hätten wir ein Haus gehabt. So etwas wie eine einsame, strohbedeckte Hütte auf dem Land. Sie wäre ganz in der Nähe, sagte Franz. Wir wären dort angekommen, wie nach einer großen Reise am Abend unserer Hochzeit. Ungefähr zu dieser Stunde jetzt, kurz bevor es Nacht wird. Und auf den Wegen, im Hof versteckt in den Büschen, hätten unbekannte Kinder uns freudig empfangen und gerufen, es lebe die Braut. Was für ein Unsinn, nicht wahr? Sie drehte sich zu ihm um, ungestüm und voller Zärtlichkeit. Dir, sagte sie, möchte ich alles geben, was ich habe. Etwas, das kostbarer für mich gewesen ist als alles andere. Und du wirst es verbrennen. Valentin holte ein kleines Bündel Briefe aus ihrer Tasche. Es war die Handschrift von Franz. Mohl las, weil sie ihn darum gebeten hatte zu lesen. Ach, kindliche Sätze. Sentimental, pathetisch. Mohl las mit unbewegtem Gesicht und einem Zucken unter den Augen. Valentin war bestürzt, ihn so zu sehen, und schaute nach, was ihn so wütend machte. Das ist Schmuck, sagte sie schnell zur Erklärung. Den hat er mir geschenkt und ich musste schwören, ihn immer bei mir zu tragen. Das waren so seine verrückten Ideen. Verrückte Ideen? Warum sagst du das noch immer? Warum hast du nie an ihn glauben wollen? Ich kannte ihn. Er war der wunderbarste Junge der Welt, sagte Mohl. Du kanntest ihn? Du kanntest Franz de Galais? Er war mein bester Freund. Er war mein Bruder bei all meinen Abenteuern. Und nun habe ich ihm seine Braut genommen. Ach, welches Unheil, fuhr er fort, hast du über uns gebracht. Du, die an nichts hat glauben wollen. Du bist für alles der Grund. Du bist es, die alles verloren hat. Alles verloren. Sie wollte etwas zu ihm sagen, seine Hand nehmen. Gehen Sie. Lassen Sie mich! Und er stieß sie brutal zurück. Wenn es so ist, dann werde ich wirklich gehen, sagte sie. Ich werde zurück nach Bourges gehen, nach Haus mit meiner Schwester. Und wenn Sie nicht wiederkommen und mich holen, Sie wissen doch nicht, wahr, mein Vater ist zu arm, um mich bei sich zu behalten. Ja, dann werde ich wieder nach Paris ziehen, das Pflaster treten. Hier brach das Tagebuch wieder ab. Es folgten noch Entwürfe von Briefen. In einem anderen Brief flehte er sie an, sich mit Franz de Galais zu versöhnen. Er selbst wolle es übernehmen, ihn wiederzufinden. Einige flüchtige Zeilen des Tagebuchs zeigten mir noch, dass er den Plan entworfen hatte, Valentine, koste es, was es wolle, wiederzufinden, bevor es zu spät war. Ein Datum am Rande einer Seite ließ mich annehmen, dass dies die lange Reise gewesen war, zu der Madame Mohl die Vorbereitungen traf, als ich nach La Ferté-d'Aiguillon gekommen war und alles durcheinander gebracht hatte. In demselben Aufsatzheft hatte er noch im Morgengrauen eilig ein paar Worte auf das Papier geworfen, bevor er mit ihrer Erlaubnis jedoch für immer Yvonne de Galais verließ, die seit dem vergangenen Abend seine Frau war. Ich gehe. Ich muss unbedingt die Spur der beiden Zigeuner finden, die gestern in den Tannenwald gekommen und mit dem Fahrrad nach Osten gefahren sind. Ich werde erst zu Yvonne zurückkehren, wenn ich Franz und Valentine mitbringe und im Haus von Franz unterbringen kann. Thank you. Die Zeit verging. Ich verlor die Hoffnung, meinen Freund jemals wiederzusehen. Die einzige Freude in Lissablonière war bald das kleine Mädchen. Es hatte eine wilde und zugleich zauberische Art, mir mit seiner kleinen, offenen Hand im Gesicht herumzufuchteln und es unter lautem Lachen wegzudrücken. Mit all seiner Fröhlichkeit, mit seinem ganzen kindlichen Ungestüm wollte es, so hätte man glauben können, den Kummer verjagen, der seit seiner Geburt auf dem Haus lastete. Manchmal sagte ich mir, gewiss wird es trotz dieser Wildheit ein wenig mein Kind sein. An einem Sonntagmorgen, Ende September, war ich sehr früh aufgestanden. Sogar vor der Bäuerin noch, die das kleine Mädchen hütete. Ich wollte zum Angeln an den Schär. Es war noch nicht ganz Tag. Es war die Dämmerung eines schönen Septembermorgens. Und der Schuppen, in dem ich eilig mein Angelgerät in Ordnung brachte, war noch halb ins Dunkel der Nacht getaucht, als ich plötzlich hörte, wie die Gitterpforte geöffnet wurde und Schritte auf dem Kies knirschten. Aber der Mann, der den Hof betrat, war mir unbekannt. Es war, soweit ich erkennen konnte, ein großer, bärtiger Kerl, gekleidet wie ein Jäger oder Wilderer. Er ging geradewegs auf die Eingangstür zu. Der Mann drückte behutsam die Türklinke herunter, aber ich hatte, als ich aus dem Haus gekommen war, wieder abgeschlossen. Er unternahm den gleichen Versuch bei der Küchentür. Und nun erst erkannte ich den großen Mul. Da lief ich, ohne ein Wort zu sagen, auf ihn zu und umarmte ihn. Sofort verstand er. Sie ist tot. Nicht wahr? Ich nahm ihn am Arm, öffnete die Tür und zog ihn sanft ins Haus. Da. Das ist deine Tochter. Er fuhr zusammen und starrte mich an. Dann nahm er sie und hob sie in seine Arme. Und während er sie, die auf seinem rechten Arm saß, fest an sich drückte, sagte er, ich habe sie mitgebracht. Die beiden anderen. François? Du kannst sie in ihrem Haus besuchen. Und wirklich, als ich am frühen Vormittag sehr nachdenklich und beinahe glücklich zum Haus von Franz ging, das Yvonne de Gallet mir einst, als es leer stand, gezeigt hatte, bemerkte ich von Weitem eine junge Hausfrau mit rundem Kragen, die die Türschwelle kehrte. Gegenstand der Neugier und der Begeisterung von ein paar kleinen Kuhhirten im Sonntagsstaat, die auf dem Weg zur Messe waren. Indessen hob der Vater seine Tochter hoch über seinen Kopf, ließ sie mit ausgestreckten Armen auf- und niedersausen und sah sie mit einer Art Lachen an. Zufrieden klatschte sie in die Hände. Ein wenig enttäuscht und doch bezaubert begriff ich, dass das kleine Mädchen hier endlich den Gefährten gefunden hatte, auf den es insgeheim wartete. Der große Mohl, ich fühlte es genau, war zurückgekommen, mir die einzige Freude, die er mir gelassen hatte, zu nehmen. Und schon sah ich ihn in der Nacht, seine Tochter in einen Mantel hüllen und mit ihr davonziehen, zu neuen Abenteuern. Der große Mohlen, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Henri Alain Fournier, aus dem Französischen von Cornelia Hastings und Ottfried Schulze. Funkeinrichtung Manfred Hess. Es sprachen François Sorel, Alexander Scheer, Augustin Mohlen, Max von Pufendorf, Yvonne de Gallet, Lilith Stangenberg, France de Gallet, Andreas Pietschmann. In weiteren Rollen Ulrike Bliefert, Cornelia Boje, Brigitte Grotum, Lucy Heinze, Janosz Kocsai, Horst Mendroch, Bernhard Schütz, Gerd Warmeling und Max Voite. Besetzung Regina Bode. Komposition Hermann Kretschmar. Musiker Eva Böcker, Violoncello, Hermann Kretschmar, Klavier. Musikaufnahmen Rainer Schwarz. Ton und Technik Andreas Meinetzberger. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Deutschlandfunk 2013. Redaktion Elisabeth Panknin. Und nun noch ein Hinweis auf unser Hörspiel am kommenden Dienstag. Der Wundertäter war von hohem Wuchs. Dies könnte der erste Satz einer genialen Erzählung sein, wie der Schreiber in großer Aufregung konstatiert. Da klopft es an der Tür und eine hässliche Alte tritt herein. Wenig später sitzt sie in seinem Lieblingssessel und stirbt. Ihn ekelt, aber dann schläft er ein. Er träumt und als er am nächsten Morgen erwacht, liegt die Alte auf dem Boden. Der Hunger lässt kein klares Denken zu. Er flieht auf die Straße und bändelt in der Schlange vor dem Bäckerladen mit einer jungen Frau an. Doch der Gedanke an die Alte holt ihn ein. Er muss sie aus dem Zimmer schaffen. Es entfaltet sich eine immer absurder werdende Dynamik. Die alte Frau von Daniil Chams. Dienstag, 16. September, 20:10 Uhr.